Willkommen im Spelunkencast, dem lockeren Podcast über alles, was Piraten in Nordrhein-Westfalen bewegt. Reden ist das Dings mit dem Spelunkencast, wo alle da sind, viel reden und keiner was macht. Ich bin Bernd Pirat, ich tanze nebenbei und die anderen labern Blödsinn. Viel Spaß dabei. War das jetzt die Moderation, die du haben wolltest? Das war super. Ich finde das jetzt aber unfair, dass nur Bugschafter sehen kann, wie du tanzt. Kann die auch nicht, sitzt im anderen Raum. Gibt's da einen Stream? Mist. Wie Stream, was? Ja, wenn es keinen Stream gibt, ist es intransparent. Genau. Wir müssen jetzt langsam einen Videostream einführen. Dann sehen wir auch zum Beispiel endlich mal Bernds Piepbätze, die er jetzt schon unfairerweise ins Bett gebracht hat. Sonst zwitschern ihn nämlich immer in seinem Hintergrund und das finde ich super entspannend. Wir sollten übrigens nochmal eben das mit dem Vorstellen machen und ich würde sagen, wir fangen diesmal unten an. Xra Tobi ist krank. Ich bin Radbert. Ich bin Sebastian und habe einen schwierigen Humor. Ja. Sollten wir dich eigentlich nicht eher Randbert nennen mittlerweile? Der Randbert. Ja, Kaimi und ich habe gar keinen Humor. Ja, Holarius und ich mache das mit den Anträgen. Achso, der Bernd Pirat hat sich ja schon vorgestellt. Die Bugschafter. Und? Haben wir was zu sagen? Ach nee. Oh, Randbert wollte ranten, glaube ich. Nein, da bin ich drüber weg. Gerentet wird heute nicht. Heute wird positiv gedacht und die Message verbreitet, dass wir siegen werden. Wo werden wir siegen? Überall. Wer bist Lächeln du und was hast du mit Radbert gemacht? Hallo? Nein, ich habe mit einem geballten Willensakt meinen gesamten Hass in positive Energie verwandelt und bin auf die helle Seite der Macht übergetreten. Ich muss weg. Angst. Bring mir ein Bier mit, bitte. Wir haben heute die Rollen getauscht. Bernd und ich haben uns abgesprochen. Er ist heute der Grummelige und ich bin heute der überschäumende Positivdenker. Ich glaube, da hilft kein Bier mehr. Ja, wobei Alkohol ist ja auch keine Lösung. Frag mal Chemiker. Destillat, ne? Ach Gott. Meine Schwester hat ein T-Shirt, da steht groß drauf, mitten auf der, also auf der Partie vorne. Gewalt ist immer eine Lösung. Und das haben ihre Reitschüler ihr angefertigt, weil das ist offensichtlich das Motto, das sie ständig bei ihren Ponyhof-Mädels im Munde führt. Ich habe mal einen Zuhörer hochgezogen. Wolltest du mitreden, Christian? Hast du ihn schon auf Reden gestellt? Ja. Hey, dann möchte er offensichtlich nicht mitreden. Okay, Jungs. Nächstes Wochenende, und Mädels, Entschuldigung, nächstes Wochenende ist BPT 12.2. Kommt ihr alle? Ich werde da sein. Ich hoffe doch. Auf jeden Fall. Ich habe sogar ein Hotelzimmer gebucht, denn Tobi hat mir freundlicherweise seins abgetreten, was er zuerst gebucht hatte, weil er ein anderes bekommen hat. Ja, ich darf schon Freitag hinkommen und aufbauen und so. Yay. Und alle so, yeah. Kaimi, Kaimi, Kaimi. Ich finde das gut. Und ich habe so eine unlösbare Aufgabe bekommen. Welche? Ja, ich bin ja da, ich mache ja irgendwas mit Computern da bei der Fraktion. Und davon kommen ja auch so ein paar zum Bundesparteitag. Und ja, jemandem ist aufgefallen, also jemandem TM, dass so Abgeordnete oder auch Mitarbeiter vor so einer Fraktion ja eigentlich so ein ganz lohnendes Ziel sein könnten. Ne? So für, wir gucken uns mal an, was die so machen im Netz. Ja, das heißt, wir dürfen jetzt nicht nur VPN einrichten, das ist kein größeres Problem, sondern müssen auch jeden dazu bringen, es zu benutzen. Ich bin mal sehr gespannt. Was ist ein VPN? Genau. Hallo. Hallo, Christian. Outing als totaler Nichtswisser. Ach, du weißt wirklich nicht. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich tue so. Ich benutze Linux, weil ich so gerade eben ausreichend fähig bin, um Hilfe zu bitten mit der Benutzung von Linux. VPN kann man sogar eindeutschen, das ist dann ein virtuelles privates Netzwerk. Also das ist dann quasi wie, als wärst du in deinem eigenen privaten Netzwerk, weil der nämlich einfach alles verschlüsselt zu dem Server schickt und da wird es dann erst ausgepackt und ins große weitere Netz geleitet. Das heißt, wenn du in einem unverschlüsselten WLAN bist, kann dir das dann in dem Fall egal sein, weil deine Sachen trotzdem anders verschlüsselt rausgehen. Also irgendwas mit Sicherheit. Jetzt genau. Müsste ich eigentlich, was mir die ganze Zeit schon auf der Zunge liegt, die Frage stellen aus Kentucky Fried Movie. Aber wozu brauche ich denn VPN? Das ist, wenn du nicht zur Spaccaria gehörst, musst du sowas haben. Auch wenn man zur Spaccaria gehört, sollte man sowas haben. Wobei mittlerweile kann Twitter ja sogar standardmäßig HTTPS, weil vorher konnte man dann halt auch wunderbar mal gucken, wer twittert denn hier rum und wen könnte ich denn mal impersonieren. Vor allen Dingen brauchst du VPN auch, wenn du von irgendwo mit dem Laptop in dein Firmennetzwerk rein möchtest. Ja, das ist jetzt nicht das Problem in dem Fall, aber ja. Denn wenn ich aus dem VPN zu Hause wieder rauskomme, dann sieht es halt auch so aus, als wäre ich zu Hause in dem Netz für alles, was in dem Netz ist. Das heißt, ich komme an Dinge ran, an die ich von draußen nicht rankomme. Und wir sind schon wieder viel zu ernsthaft. Wieso? Ich finde, das haben wir jetzt super anschaulich erklärt. Fast wie die Sendung mit der Maus, nur ohne Trickfilm. Habt ihr toll gemacht, Jungs. Ja, ich habe ja auch so eine Grafik gemalt gerade, aber die könnt ihr leider nicht sehen. Ihr habt gerade einen einfachen Piraten sehr glücklich gemacht. Also ich weiß nicht, was der Radbett genommen hat. Er möchte ein bisschen die Stimmungskanone machen heute. Ja, eben. Ist doch schön. Ich will es motivieren. Mitstreiter inspirieren. Alles, was die machen, muss ich nicht machen. Und das ist gut. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich etwas nicht mache, geht das schief meistens. Ja, aber du musst Fehler als Lernchance begreifen. Siehst du? Wer nie was macht, der macht auch nie Fehler. Und dann weiß er auch nie, dass das irgendwie besser geht. Und überhaupt, jetzt kommt wieder eine super eklige alte Binsenweisheit. Lieber das bereuen, was man gemacht hat, als das, was man gelassen hat. Aber so viel Arbeit, wenn man Dinge macht, statt sie zu lassen. Wer nichts tut, kriegt auch keine Kritik dafür. Und kein Shitstorm. Alter, das Niveau sinkt heute aber auf ganz, ganz tiefen Level hier. Apropos Shitstorm, dazu fällt uns doch bestimmt ein Thema aus den letzten zwei Wochen ein, irgendeins, oder? Ganz klar, die ist Lore. Nein, nein, tu's nicht! Er hat Lore so weit zurückgehen. Wir wollen doch heute das war doch heute. LoreFox ist doch heute. Ich sehe schon, ich habe wieder irgendwas nicht mitbekommen. Was? Klärt euch mal auf. Ich hab's auch nicht mitbekommen. Eigentlich kann es nicht einfach mal so sein, dass alle die Fresse halten. Nein. Irgendwie hat also was gesagt. Saugt an meiner Motivation. Immer und immer wieder, wenn ich sehe, wie sie sich im Kreis drehen auf Twitter. Immer wieder im Hamsterrad drehen und drehen und drehen und retweeten und machen und tun. Und das aufspielen Bernd, in der Filterblase. Bernd, ich verstehe dich. Worüber sollen wir denn dann hier reden? Bernd, genauso ging es mir auch. Immer, die ganze Zeit. Genau das habe ich auch immer gedacht. Aber inzwischen habe ich die Erleuchtung bekommen. Man muss einfach innerlich drüber lachen. Das braucht nur ein bisschen Willen. Und dann geht's. Worum geht's denn jetzt eigentlich? Also, der Dietmar hat heute einen Tweet losgelassen. Der liest sich wie folgt. Grotesk. Gedenken der Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg auf jüdischem Friedhof, während Israel bombt, was das Zeug hält. Hashtag Volkstrauertag. Wie, haben die jetzt doch den Iran angegriffen? Nee, bisher machen doch mit ihren, mit den Palästinensergebieten. Weil das beruht ja immerhin auf Gegenseitigkeit, ne? Ja, auf jeden Fall. Dieser Tweet wurde dann der Feststellung, dass LoreFox offensichtlich Antisemit sei und man da unbedingt drüber reden müsste. Ja, da hat man dann, glaube ich, aber ein bisschen mehr in den Tweet reininterpretiert, als da ist, oder? Ja, und ja. Das war vollkommen absehbar, dass das selbstverständlich geschehen müsste. Und jeder hätte das eigentlich wissen müssen, dass genau das passiert, wenn man sich über Israel kritisch äußert, schon gar in polemischer Weise. Aber das macht nichts, denn diese Debatte ist ein Zeichen der lebendigen, fruchtbaren und demokratischen Diskussionskultur in unserer Partei. Seht es positiv. Yes, we can. Yes, was immer du nimmst. Was immer du nimmst. Ich nehme mehr oder weniger davon. Eins von beiden. Schatzi. Ich finde für so eine Viertel, halt die Klappe, ich finde für so 15 Minuten kann man sich das gut antun, ne? Aber ey, jeden Tag könnte ich die nicht ertragen, so. Haben wir noch jetzt Bier? Geh in die Küche und guck. Das ist auch nicht schön hier. Okay, wir könnten ja auch über das Plakate-Gate reden. Also ich bin auch morgen gespannt. Nicht machen. Das hingegen habe ich nicht so richtig mitbekommen. Ach, das macht nichts. Plakate-Gate ist angeblich ein Hoax und morgen kommt die super gespannt erwartete Enthüllung der richtigen Plakate, die dann super toll sein werden und alle motivieren und unsere niedersächsischen Brüder über die 5%-Hürde katapultieren. Und Schwestern, ab morgen ist Innenwoche. Die super tollen haben wir doch schon gesehen, oder nicht? Ich fand die lustig. Also das mit dem Landtag fand ich auch ziemlich witzig, muss ich sagen. Nom nom nom. Es gab ja auch die Variante, wo der Drogen stand statt Landtag. Ja, aber das ist doch NRW, nicht Niedersachsen. Nein, das ist Plakat, also dasselbe Plakat praktisch, nur mit anderen Text. Ja, aber wir sind doch die mit den Drogen, wir machen das doch bei unseren... Das ist speziell Münster. Genau. Ist auch fast schon Niedersachsen. Deswegen suchen wir jetzt ja ein dezentrales Zentrallager für Nordrhein-Westfalen, damit, wenn die eine Handfarm hochgenommen wird, wir noch ein paar andere haben. Ja. Ich habe ja deswegen auch vermutet, dass das Zentrallager in Wuppertal dann so häufig umzieht. Wie sieht das denn aus mit BPT? Adios kommt da wahrscheinlich, oder? Ist von auszugehen, ne? Taschenkontrolle. Die Frage ist jetzt natürlich, bringt der Plätzchen mit? Kekse. Und gerade eben habe ich gedacht, eigentlich sollte ich heute im Spelunkencast echt mal das Krümelmonster imitieren. Dumm, dumm, dumm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Plätzchen kommt. Also so ist nicht. Oh, der war schlecht. Kekse. Apropos Plätzchen, wer fährt denn mit zum 29C3? C3PO, was? Was ist denn jetzt das? Ah, ich sehe schon, ich muss mir mal eine Nerdpartei suchen, das geht hier so nicht mehr. Ich habe immerhin eine nerdige Antwort gegeben, also bitte. Also nett, und klär uns auf. Ist der 29. Chaos Communication Congress vom Chaos Computer Club zwischen Weihnachten und Neujahr vom 27. bis zum 30. genauer gesagt in Hamburg. Da gibt's dann lustige, nerdige Vorträge und Hacker-Treffen und Mate und so. Gibt's da einen Stream? Da wird's, gehe ich davon aus, wieder einen Stream aus jedem Vortragssaal geben, ja. Dann sehr gut. Und wenn du Glück hast, dann gibt's auch wieder einen, der einen Stream mit einem ASCII-Filter macht. Da kannst du dir dann den Stream leicht zeitversetzt in ASCII-Art angucken. Aber die nehmen auch 80 Euro Teilnahmegebühr mindestens, oder? Ja. Sondern du kannst dir nicht leisten und sagst, ich kann es mir nicht leisten, dann findet man eigentlich immer eine andere Lösung. Das ist die offizielle Aussage dazu. Oder du gehst zu deinem Chef und sagst, hör mal Chef, ich muss da dringend hinfahren, wie sieht's aus? Das hast du gemacht. Oder wie? Versuchen kann man es ja, ne? Also. Komm, ich versuch mal was. Ich schmeiß jetzt mal was in den Raum und ihr macht mal was raus. Gerne. Plauschkott. Es war eine super Veranstaltung. Also, da war doch gerade so ein guter Witz auf der LOA-Liste dazu. Wir sollten das unter den Teppich kehren. Den habe ich jetzt erst verstanden, in diesem Moment. Ich hatte es schon wieder verdrängt. Also, ich würde sagen, das war eine tolle Veranstaltung, nur schlecht organisiert. Kaimi, das war der beste Witz, den du je erzählt hast bis jetzt. Das war ja auch nicht meiner. Moment, bitter. Ich guck mal, war. Er konnte ihn sich zumindest bis zum Ende merken. Ihr seid so gemein. Ein guter Anfang, jeder fängt mal an. Auch Witze erzählen will gelernt sein. Und zum Thema Flauschgrund kann ich nur sagen, vom Grundsatz her, nachahmenswert, man muss nur weniger Scheiße dabei bauen. Plus eins. Und nicht irgendwelchen Deppen glauben, alles klar. So einfach ist das. Und es ist doch immer leichter, Dinge einfach wegzulassen, als zusätzliche Dinge hinzuzufügen. Also einfach die ganze Scheiße weglassen bei der Orga, stattdessen die ganzen super Sachen bringen, unsere ganzen Promis an den Start, super Netzcoverage, gescheite Themen setzen, geile Referenten wie mich einladen, Workshops anbieten und die Presse rechtzeitig informieren und sie nicht auf ein Zeitfenster von Samstags 2 bis 3 oder so beschränken, wenn unsere ganzen Promis nicht am Start sind. Und vieles davon haben wir auch diesmal schon hingekriegt. Also wenn Radbert einen Vortrag zum Thema Flausch hält, dann komme ich auch. Ich habe da einen Vortrag gehalten. Hast du die Schmetterlinge aufgekocht? Ich habe einen Vortrag dort gehalten zum Thema PR-Basics. Und es sollte eigentlich weniger ein Vortrag werden als ein Workshop. Und es kamen auch super spannende Diskussionen in Gang. Ich habe Anregungen bekommen, an die ich im Leben nie gedacht hätte. Wenn Radbert Flausch verteilt, dann brennt der immer. Das ist das Problem. Apropos, wie sieht's jetzt aus mit Popcorn auf dem BPT? BPT kann man vergessen, denn der Caterer hat einen Exklusivvertrag. Aber die BPT-Orga hat mir versichert, in Gestalt von Florenz Dingenskirchen, dass man für den darauf folgenden in Neumarkt in Bayern, für den ich auch schon ein Hotel gebucht habe, ganz fest dran arbeitet. Das heißt, wir müssen jeder selber einen Rucksack voll mitbringen. Ja, das Problem ist ja, dass eigentlich nur so richtig frisches Popcorn gut schmeckt. Ich wollte es mir jetzt auch gerade erklären, Sebastian. Also das, ne, geht schon nicht. Ich muss dann mal irgendwie den Organisator von der Afa Pampa fragen, ob wir denn dafür jetzt sicher Popcorn haben. Dringend, dringend. Die also Forschungsorte hat mir heimlicherweise gesteckt, dass der Lossos eine Popcornmaschine im Zugriff hat und der hat das auch schon bestätigt. Ja, das haben wir schon öfter gehört, aber er hat es noch nie mitgebracht. Weil wir wollten ja für Dortmund und Münster auch haben. Ich kann euch nur empfehlen, beobachtet mal im Wiki diese Listenkandidatenseite. Dann kriegt ihr so mit der Frequenz, keine Ahnung, im Moment so ungefähr ein bis zweimal pro Tag eine Mail. Und dann könnt ihr euch wieder angucken, wer sich da eingetragen hat. Und dann habt ihr ja immer ein bisschen, also wahlweise was zum Facialpalmieren, was zum Lachen oder halt irgendwas anderes, womit ihr euch beschäftigen könnt. Ja, so allzu viele, wo ich jetzt sagen würde, yay, geil, habe ich noch nicht gefunden. Ich kann euch da zum Beispiel einen Düsseldorfer empfehlen, der sich gestern, glaube ich, eingetragen hat. Ja, aber das Beste kommt ja zum Schluss. Ich meine. Seid doch mal zuversichtlich und positiv. Da werden sich noch tolle Leute finden. Das Beste kommt zum Schluss, so samstags auf der AV Pampa, oder wie? Ja, da kommt dann das Allerbeste, nämlich die Spontankandidaten zu Tode grillen genüsslich, auf dass sie auf der Bühne ganz langsam von innen heraus in Flammen aufgehen und dann mit ihrer Weißglut das komplette Theater erhitzen und mit Leben füllen und dann muss irgendwie die Asche wegkehren. Schmelzen, ist klar. Also das ist das Allerschönste. Nur aufpassen, dass wir nicht so mit Kandidaten zugespammt werden, dass es irgendjemand für eine gute Idee hält, doch Fragen zufällig aus dem Hut zu ziehen. Tja, den werde ich dann sofort mit einer persönlich mitgebrachten Kettensäge liebevoll enthaupten. Apropos Fragen, ich habe eine Inside-Information, obwohl ich glaube, die steht auch auf der NRW-Liste mittlerweile. Ich habe ja so die Tage mal gedacht, da sollte es doch irgendwie so ein Kandidatenportal geben und habe dann mal die Frage gestellt, wie sieht es aus mit einem Kandidatenportal, und bekam dann 2 Minuten später eine Mail: Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Beta-Tester. Ja, angeblich sollen wir ab morgen Abend oder Dienstag oder so die Möglichkeit haben, dieses Kandidatenprofil-Dings zu nutzen, das es dann geben wird. Ist über die AG Technik eine Mail gegangen, heute um Mitternacht. Kann man da auch schon mal vorher sortieren? Ey, du hast halt da eine Liste, also die Kandidaten können sich da halt eintragen, so ein Profil ausfüllen und du kannst dann halt A, Fragen stellen und B, halt dich in so eine Unterstützerliste eintragen. Ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, eine Ausschlussliste zu machen, wäre mir neu. Wäre mal ein Feature-Request fürs nächste Mal, ne? Also wenn ich das dürfte, würde ich kurz den Link hier reinpacken, weil man hat noch bis Montagabend die Möglichkeit, sich da einzutragen und mal Kandidat zu spielen, bevor dann alles gelöscht wird und es dann live geht. Ja, mach doch. Ich darf nicht. Haha. Wir sind für Whistleblowing, sieh zu. Kaini, meintest du den Kandidaten, der seine Wiki-Seite am 17. November angelegt hat? Ist der auch aus Düsseldorf? Also wenn er den nicht meinte, dann meinte ich den. Achso, warte mal, das müsste der sein, ja. Und Chrissy meinte den auch. Es gab eine Woche vorher schon mal einen, der sein Wiki-Profil extra dafür angelegt hat. Also das finde ich ist immer so ein super Qualifikationsmerkmal. Dann besser so wie der Admiral, oder hat er inzwischen eins? Kopjorgo? Keine Ahnung, aber... Jo. Ach stimmt, dem muss ich noch antworten. Der Mensch, der noch nicht mal Tofu zustande bringt. Also das Ding ist ganz einfach, service.piratenpartei-nrw.de und dann ist da ein Link aufs Kandidatenportal. Ich wollte gerade sagen, habe ich ja gerade gepostet, aber ich habe es irgendwie in Öffentlichkeitsarbeit gepostet. Das ist schön, dass du dem Achim informierst. Ja, der will das ja auch wissen, ne? Ja, zumal der Achim ist doch derjenige, der in seinem Kommentar stehen hat, wenn ich auf Stumm und Daumen gestaltet bin, dann bin ich auch wirklich nie da. Wie war das jetzt mit Benutzername und Passwort? Und wir stellen fest, das HTTPS war eine Lüge, das gibt's nicht mit SSL. Ja, wir können das ja ganz schamlos schon in den Shownotes verlinken, dann wissen Krähennest-Hörer wieder mehr als andere. Schön fand ich den, der mal als Mängel über Twitter gefragt hat, wo man überhaupt Informationen von den Piraten herkriegen kann und ihm von der Fraktion herkriegen kann und ihm sofort, weiß ich nicht, 10, 15 Links um die Ohren geballert worden sind, wo man Informationen herkriegt. Das war gut. So muss das sein, ja. Ja, was heißt gut, ne? Also die Frage ist, warum hat er die 10, 15 Links nicht selbst gefunden? Liegt das an ihm oder daran, dass sie zu schlecht präsentiert wurden? Ich schätze meine Mischung aus beiden. Aber er hat hingekriegt, die Mail zu schreiben. Ihr müsst immer bedenken, es gibt auch noch weitere 70% der Bevölkerung, die noch nicht mal das hinbekommen können. Das heißt, offensichtlich sind die Links nicht gut genug gestreut. Fertig. Ja, das müsste... Das ist jetzt übrigens eingebaut, sehe ich. Das gab es vorgestern noch nicht. Es müsste auf der neuen Homepage, die kommt, eine Extra-Seite geben nach dem Motto Information. Informier dich und dann wirklich Fraktions-YouTube, Fraktionsblog und alles drauf. Sehr prominent. Aber um nochmal zurückzukommen, von wegen, man bräuchte in dem Portal irgendwie so eine Ausschussliste. Ich glaube, es ist weniger Aufwand, wenn man da eine Positivliste einführt, oder? Also quasi eine Seite, wo man sagen kann, wen habe ich alles unterstützt? Pling, fertig. Also ja. Ein Kandidat, der sich ehrlich selber schon direkt Sockenpuppe nennt als Benutzername, hat, finde ich, aber schon ein bisschen, wie soll ich sagen, offensichtlich. Ist ja Testbetrieb. Der Name ist Programm. Das ist bestimmt nur ein Strohmann, oder wie man das nennt. Oh, oh. Ich prangere das übrigens an, dass in der Kandidatenübersicht der Name, das Wiki-Profil und die Twitter, der Twitter-Nick steht und sonst nichts. Das ist ganz schön diskriminierend. Habt ihr schon die? Haben wir schon was? Die Ausschreibung für die Gebietsbeauftragten gesehen. Was sind denn Gebietsbeauftragte? Die lesen Mailinglisten. Ja. Echt? Was? Was? Ja, es soll Oh cool, ich glaube, dann mache ich das mal. Das kann ich ja direkt für alles machen. Das mache ich ja eh, die Mailinglisten lesen. Es soll wie heißen nochmal, Sebastian? Gebietsbeauftragte. 19:23 war die NRW-Infoliste. Diese Beauftragten sollen in einem Gebiet alle Mailinglisten lesen und dann immer mal wieder, also einschreiten, wenn es Streit gibt, und immer mal wieder dem Vorstand Bericht erstatten. Ich finde es übrigens lustig. Wisst ihr, was die erste Blockwarte Reaktion darauf war? Super Idee. Kaimi, was? Ratet mal, was die erste Reaktion auf diese Mail war. Also nicht von mir, sondern von jemandem, der dann an die NRW-Liste geantwortet hat. Blockwarte vom Vorstand beauftragt? Fragezeichen. Falsch. Noch mehr Tipps. Aber nicht nachlesen, das ist unfair. Ehrenamtlich oder bezahlt? Entschuldigung, ich war gerade schon drin. Geil, oder? Wie geil ist das denn? Naja, da gab es doch so jemanden, der beauftragt ist für irgendwas, hat eine Homepage erstellt und hat dafür 3.000 Euro gekriegt, ne? Wobei, ich meine, auch das Lesen von Mailinglisten ist ja schon etwas, was man eigentlich mit Schmerzensgeld entlohnen müsste. Ja, zumindest wenn die Coinerliste dabei ist, wenn du wegen Otler. Auch wieder wahr. Nein, du meinst Otler. Immer, man kann das auch mit Glottalstopp aussprechen. Das ist das, wenn man das T so ganz verschluckt, so wie die Engländer immer. Ampel. Otler. Otler? Ich said Sperm. Wenn uns gar nichts mehr einfällt, können wir einen Beavis und Butthead-Imitationscontest machen. Ja, aber es gab doch bestimmt noch mehr Dinge, die so passiert sind in den letzten 2 Wochen. No. Wir wollten doch jetzt nicht mehr über die bösen Sachen reden. Wir wollten doch jetzt positiv sein. Die letzten 2 Wochen waren... Also da wird es schwierig mit positiven Dingen. Stopp. Du wolltest positiv sein. Ja, und ich will, dass ihr auch alle positiv seid. Also lass uns über die Zukunft reden. Lass uns die Vergangenheit sein lassen. Who killed whom? Nicht wahr? Hieß es doch in das Leben des Brian, oder? Welcher war das mal? Sag mal, muss ich dir jetzt nächstes Wochenende auf dem WBT erst eine runterhauen, willst du wieder normal wirst, oder? Das ist jetzt das neue Normal. Ich bin jetzt immer so, ich bleibe so. Hau ihm trotzdem eine runter. Ist okay, mach ich. Kannst mich einfach mal so schlagen. Gibt's davon einen Stream? Wenn wir es auf dem WBT machen. Wir sollten Kira bitten, ihre Peitsche mitzubringen. Kira hat eine Peitsche? Oh. Ja. Langkabel! Ein neunschwänziges. Ein sogenanntes Lacht-Tool. Ja, also du meinst sowas Positives wie der Radbert hat für seine Überschrift voll eins auf die Fresse bekommen von ganz vielen Leuten? Was ist daran positiv? Oder das Positive, der Radbert hat noch ein paar mehr auf seiner Blockierliste. Du hast es nicht anders gewollt. Aber du kriegst mich nicht mal damit runtergezogen. Das sage ich dir. Also damit hast du dir deinen ersten eigenen selbstverdienten Shitstorm erarbeitet gehabt, ne? Was für einen? Die halbe Partei hasst mich jetzt. Wieso die halbe? Die andere Hälfte... Ich wollte gerade sagen, das ist optimistisch geschätzt. Mach optimistisch. Hat dich geblockt, wa? Nein, die andere Hälfte schickt mir heimliche Zuspruchsmails und sagt, war mal Zeit. Sebastian, ist Absicht, dass du mir geantwortet hast? Auf der Mailingliste? Ich wollte auf der Mailingliste antworten, habe ich das... Na komm mal zurück. Also mir ist auch die letzten Wochen, und ich habe das selber gesagt, jetzt hat der Ballerstedt auch noch so einen WordPress-Blog geschrieben zu dem Thema, was treiben eigentlich die 20 Piraten im Landtag und warum kriegt man davon nichts mit? Hatten wir ja eben schon mal. Was meint ihr dazu? Ja, das ist meine Schuld, weil der Newsletter eingeschlafen ist. Und das habe ich ganz alleine zu verantworten und ich bereue es. Aber sie geben ja jetzt bald ihren eigenen Podcast raus, deswegen wird alles gut. Also das, was der Balaschet da geschrieben hat, habe ich gelesen. Ich kann nämlich lesen. Und dann fass das doch mal kurz zusammen. Und der sagt, da scheint offensichtlich was nicht zu funktionieren. Wir tun unser Bestes und es gibt aber auch eine Hohlschuld und Eigentlich alles wie immer. Also er sagt, es gibt halt eine ganz gute Zusammenarbeit mit einigen AKs. Und das war's. Also viel mehr habe ich jetzt da nicht. Hat irgendwer mehr rausgelesen? Hast du einen Link dazu? Ach, ja, Moment. Dauert länger. Ja, also was ich finde wirklich fehlt, ist irgendwie so ein wöchentlicher Newsletter, der wirklich nur die wichtigsten Sachen nennt. Weil wenn man sich alle Pressemitteilungen durchliest, je nachdem wie viel Zeit man hat, dann wird man ja auch schon wieder blöde. Aber da muss man bewerten, was wichtig ist. Und das könnte man ja an Zensur erinnern dann. Das ist Bullshit, die Aussage, ganz ehrlich. Man wird doch wohl wissen, okay, das ist jetzt ein großes Ding, das wir gemacht haben, da können wir stolz drauf sein, das packen wir in den Newsletter mit rein und das ist jetzt nur Tagesgeschäft, da warten wir noch ein bisschen mit, bis das ein bisschen gereift ist. Die Informationen selber werden ja nicht öffentlich, nur dadurch, dass man sie nicht nochmal extra promotet. Das stimmt. Ich wollte es nur erwähnen, weil das, weil man filtert. Filtern ist ganz normaler Journalismus. Ist erstmal die Kernaufgabe. Sei kein Schwamm, der alles aufnimmt, ne? Sondern nur gezielt. Und deswegen ist es ja auch, dass wir Journalismus nach wie vor brauchen. Denn das kann eine sehr sinnvolle Geschichte sein, wenn man die Informationen für den Leser schon mal so ein bisschen vorstrukturiert, ne? Weil kein Mensch kann alle Informationen und auch nicht mal alle relevanten Informationen schlucken, aber wenn man sie gut aufbereitet und vorfiltert, strukturiert und in einen Zusammenhang setzt, dann können mehr Leser mehr Informationen irgendwie sinnvoll aufsaugen. Schwimme. Oh Gott, habe ich mich gerade in einem Piraten-Podcast pro 1.0 Medien geäußert? Au! Das machen die ganzen Glückshormone. Frisch verliebte Leute. Also ich muss gestehen, in guten Journalismus war ich schon immer verliebt. Und in die Piraten war es ja doch auch, oder? Ja, im Herzen war ich schon ganz immer Pirat. Das ist der erste Satz fürs Bullshit-Bingo für die AV-Pampa, oder? Ja, wer bereitet das vor? Gibt es da schon Planung? Ja, seit Wochen, mein Freund. Wir sind voll dabei. Frag mal Britta. Ich hatte da übrigens dann mal diesen Ballerstedt-WordPress.com rausgefunden. Ist übrigens auch ein geiler Name. Ich bin der Einzige, der aufnimmt und dann bleibt nachher an mir hängen, das alles online. Wo wir schon mal dabei sind, ne? Jokes über Names, ey. Da bin ich ja nicht der Einzige. Was meinst du, was der gute Jens alles immer erleiden musste? Du weißt, dass du einen kranken Namen hast, wenn du deinen Blog noch nicht mal Kettensäge nennen musst, um einen entsprechenden Effekt zu erzielen. Ja, du kannst ja deinen auch einfach Grimmig nennen, ist in Ordnung. Ja, Kettensäge fand ich aber besser, denn seit Wochen habe ich einen Kettensägen-Fetisch. Apropos Blog, ich habe das übrigens gesehen, ne? Es kann ja jeder, der Lust dazu hat, bei dem Piraten bei der NRW-Blog einfach einen beantragen. Das kann man? Ich bleib bei meinem WordPress-Blog. Aber ich verrate mal nicht, wie es geht. Das darf jeder selbst rausfinden. Am Freitag ist in Bochum eine Justizkonferenz? Geil. Lass uns dort keinen Flashmob abhalten. Bitte nicht am Bochum zum Juristenkongress. Am kommenden Wochenende. Das ist auch die von der Piratenpartei, ne? Nicht von irgendwelchen anderen. Ach so. Okay, dann könnt ihr doch zum Justizkongress. Das ist von der AG Justizpolitik. Ja, da sollten wir auch dringend keinen Flashmob machen. Aber das würde das Event etwas hypen in den Medien vielleicht. Gehst du da hin? Ich dachte, wir wollen alle zu dieser geilen Aussprache, wo sich der Bufo ganz intim untereinander und mit seiner Basis trifft und nur 4 Fernsehkameras dabei sind. Die Kameras dürfen nicht aufnehmen, aber ja, da wollten wir hingehen. Die stehen da nur, meinst du so als Dekorationsobjekte? Auch eine super Idee. Es gibt einen Stream, aber es dürfen keine Aufnahmen während der Aussprache selbst gemacht werden. Ist doch dämlich, das ist genauso wie die Bufo-Sprechstunde, wo man keine Aufnahmen machen darf, also sorry. Es gibt ja einen Stream für die Leute, die das interessiert, die müssen das nicht im Fernsehen sehen. Und dann filmt das Fernsehen den Stream ab, das machen sie doch eh immer, wenn sie irgendwie was im Internet dokumentieren wollen. Ich bin bescheuert. Ich bin immer noch sauer, wie das organisiert wurde. Nach der Art, wir lesen mal bei Spiegel Online, dass etwas organisiert werden soll in Bochum. Und die Leute vor Ort sollen das dann organisieren. Was man natürlich erst erfährt, wenn, ohne dass man vorher natürlich gefragt wird oder angesprochen wird, sondern das erfährt man aus der Zeitung dann. Das ist so nett. Das macht man mit Kandidaturen doch auch so, oder nicht? Nein, Sebastian regt sich, glaube ich, auch auf, weil er den dicken Engel, Live-Engel, organisieren wollte und das für den Abend gemacht hatte. Und dann wird ihm das plötzlich einfach so weggeschossen, ohne Das dass vorher kommuniziert wurde. ja, so in Kombination ist das. Das ist aber auch nicht nett. Schon mal von netten Piraten gehört. Piraten, das waren die Leute, die ihnen immer alles wegnehmen auf dem Wasser und so. Also ich glaube, es gibt schon ein paar nette Piraten. Es gibt eine Crew nette Piraten in Viersen, glaube ich. Ja, und die sind noch nicht mal besonders nett, sondern es heißt einfach nur deswegen so, weil es ein lokaler Joke ist. Ich glaube, die haben da einen Fluss, der so heißt. Ja. Kein Bindestrich zwischen. Ja, Bindestriche sind Schall und Rauch. Da muss man nicht drauf weiter was geben. Aber ich möchte an dieser Stelle. Die Rechtschreibung ist was für Fetischisten. Genau. Muss ich euch jetzt wirklich deppenleerzeichen.de verlinken? Nein. Ich möchte an dieser Stelle den Zwischenstand vermelden bei unserem Membership Drive für die Liste der lokalen Ansprechpartner für unsere Mega-PR-Aktion. GEMA, Musik braucht keine, in Anführungszeichen. Wir haben einen Winner und zwar einen Ansprechpartner für Dortmund und er ist hier mit uns heute Abend im Chat. Es ist Christian Nissen. Christian. Hey! Super Sache, dass du das machst. Erzähl doch mal. Ja, was soll ich da machen? Ich habe gehört, ich rufe bei irgendwelchen Dissen an oder Läden und erzähle ihnen irgendwas über die Aktion. Ja, oder du gehst vorbei. Oder beides. Erst telefonieren, dann vorbeigehen. Oder beides. Und dann eine Callback-E-Mail. Und wenn du vorbeigehst, dann nimm bitte die richtigen CDs mit und verteile nicht die CDs deiner Frau irgendwo in Discos und die hat plötzlich die ganzen GEMA-Klamotten zu Hause liegen und ihre ganzen CDs fehlen. Es war eine, es war genau eine. Ich finde das gut. Ist das übel. Ist nur peinlich, wenn die dann GEMA-freie Musik spielen wollen und spielen irgendeine CD, die nicht GEMA-frei ist. Vor allem eine absolute J-Rock-Band, die in Deutschland kaum einer kennt. Weißt du, wenn ich es noch wem du dich gegeben hast und kannst du das wieder fixen? Ja, ich habe eine E-Mail schon geschrieben. Du meinst, du hast eine E-Mail an die Typen das war geschrieben, das Riff. Die dir ständig nicht auf diese E-Mails antworten? Ja, das war, wir sind losgegangen, wir sind einen Abend wirklich losgegangen, haben 10 Discos abgeklappert. Das hieß, als wir da waren, oh geil, wir machen mit, alles ist gut, yay, yay, holla, holla, ne, wir sind die geilsten, Tödele. Dann haben wir gesagt, ja, schön, sind Sie denn der Chef? Nö, aber ich gebe die Sache meinem Chef. Ja, dann soll er uns bitte kontaktieren, ob die mitmachen oder nicht, ne? Ja, machen wir. Visitenkarten verteilt, es kam keine Rückmeldung, es war zum Kotzen. Also ob die heute, gestern mitgemacht haben oder nicht, kann ich nicht beantworten. Weißt du, woran mich dieses CD-Gate erinnert? So an meine Aussage, dass man am besten alles selber macht und nicht anderem was machen lässt. Das war jetzt nicht böse gemeint oder so, aber... Das Problem war, dass Bernd irgendwann im Auto sagte, so, oh, wir hören jetzt mal in diese GEMA-CD rein und meine CD in diese Hülle packte und irgendwann meine CD mit Hülle verschwunden war. Und die GEMA-CD noch im Auto. Aber um das zu verhindern, kann man ja einfach den Tipp habe ich von Radbert geben lassen. Man nimmt einfach einen USB-Stick, macht den Schreibschutz aus und läuft damit dann von Disco zu Disco, von Windows-Rechner zu Windows-Rechner. Das ist ein super Plan eigentlich. Das habe ich übrigens, als ich das gemacht habe, heute Mittag beim Mittagstisch meiner Mutter erzählt. Und selbst die, und die hat nun wirklich gar keine Ahnung von Computern, wusste, ohne dass ich die Pointe selber bringe, sofort, wozu das führt. Meine Mutter, die 78-jährige pensionierte Realschullehrerin. Also ich höre raus, es geht um Musik. Ja, unser Dortmund-Beauftragter. Und zwar schilder ich jetzt kurz das... Geh mal freier, also es ist ungefähr Musik. Ja, ich habe die Ursprungs-E-Mail ja auch noch auf die Dortmunder Liste weitergeleitet, nur ich hätte halt gedacht, da kümmert sich schon irgendjemand drum. Ja, das haben viele Leute gedacht. Denken wir das nicht immer und bei allem? Aber, ne, das macht alles gar nichts. Also, die Sache ist so geplant, dass wir als Protest gegen die GEMA die Disco-Betreiber, also die da mitmachen, die spielen einen Samstag lang eine Stunde gar keine Musik. Dieser Samstag war gestern. Und die meisten haben da auch nur höchstens so 5 Minuten vielleicht mal keine Musik gespielt, wenn überhaupt. Aber nächsten Samstag spielen sie dafür eine Stunde lang GEMA-freie Musik, denn es gibt sie und sie ist geil und wir haben sie gesammelt. Ungefähr eine Stunde lang. Playlist kann man sich da alles runterladen, auf der Seite, wo du dich da eingetragen hast. Den Sampler kann man sich runterladen, alles gratis und für lau im Internet absaugen, denn das lieben wir Piraten und es ist diesmal nicht mal illegal. Also kann man schwer sagen, ob was illegal ist oder nicht. Das erfährt man erst, wenn, ja. Vielleicht sollten wir einfach behaupten, es wäre illegal, denn damit kriegt man immer eine bessere Quote. Es ist genau wie mit diesem so Jugendschutz, ne? Magazin, sobald man irgendwas sagt, darf auf gar keinen Fall unter 18-Jährigen zugänglich gemacht werden, zack, hast du die Demografie der Rezipienten ganz unter die 18er vielleicht hier verschoben. Zup. Also ich habe als Jugendlicher bevorzugt indizierte Musik gehört. Siehst du? Pfui, ja. Böser Puppe. Zu Purschen, zu Poten, dem Purschen. Werf den Purschen zu Poten. Ja, ich finde das auch. Wenn wir die ganzen Jugendlichen gewinnen wollen, dann müssen wir uns jetzt ein bisschen doch deutlich Piratiker im Sinne von Outlaws gerieren. Also passt auf, Kids. Was wir machen, ist streng heim und vollkommen illegal. Wir verbreiten hier illegal gesorgte Mucke. Kommt in die Disco und hört es euch an. Ich glaube. Und Drogen. Ich muss, glaube ich, mal einen Torrent davon machen. Torrent, genau, Torrent. Das ist doch dieses illegale File-Sharing-Tool. Psst. Genau. Ja, für Pirate Bay. Ja, was meinst du, wo das denn sonst hochgeladen wird? Könnten eigentlich direkt auch ein bisschen Wares dazu verbreiten, so die mit Z hinten geschrieben werden. Wobei Pirate Bay macht doch jetzt auch das mit dem Magnet, oder? Machen doch alle, oder? Keine Ahnung. Also ich wüsste das eh nicht, weil ich das ja sowieso nicht mache, so illegal und Internet und überhaupt, aber... Das machen wir ja alle nicht. Ja, Internet mache ich auch nicht. Das geben wir heute Abend noch nicht zu. Ja, ich kenne jemanden, der hat schon mal davon gehört, dass jemand schon mal so einen Magnet-Link irgendwo gesehen hat. Was ist eigentlich dieses Internet? Das ist das mit den Kinderpornos. Ja, mit den Kinderpornos und der Gewalt und Killerspiele. Und Mumble, ich weiß. Ja, Mumble ist doch exakt aus dem Killerspielsektor entwickelt worden. Ich habe das zum ersten Mal in WoW benutzt. Echt? Bei euch gab's da Mumble? Wie fortschrittlich? Ja, als TS3 noch nicht draußen war, haben wir mal Mumble benutzt zwischendurch. Uiuiui, ich habe mit Gamescon oder so hieß das angefangen. Als dann also wenn wir hier schon abnörden, also Event war ja schon immer besser als TS. Ja, aber TS3 ist gut, besser auf jeden Fall als Mumble. Und von daher, okay. Und im Zweifel müsst ihr immer dran denken. Schlechter als Thomas Gottschalks letztes Fernsehsendungsdingens traurige Ausredechen kann es gar nicht werden. Habt ihr auch irgendwie das Gefühl, dass der Radbett heute dominiert? Und zwar durch gute Laune? Das ist doch gut. Deswegen frage ich ja gerade schon, ob der irgendwie frisch verliebt ist oder so. Also ich bin gestern heftig angegraben worden, ob man es glaubt oder nicht. Und zwar in einer Kneipe in Freinol. Freinol ist ein relativ kleines Kaff zwischen Arnsberg und Meschede. Da gibt es einen Laden namens den I-Punkt. Da bin ich gestern zum zweiten Mal hingegangen, nämlich um den besagten USB-Stick ohne Schreibschutz in deren wildfremden Windows-Computer zu schieben, nachdem er vorher in 4 anderen war. Da war auf einmal eine junge Frau sehr interessiert daran, was ich da mache. Ich habe es im Leben nicht verstanden. Also, wer Meinerzhagen für AV Pampa hält, dem sollte gesagt werden, dass Meinerzhagen im Vergleich zu Freinol eine Metropole ist. Na, aber das auf jeden Fall. Also Freinol besteht nur aus der Kneipe, oder wie soll das? Nee, da gibt es schon ein bisschen mehr, aber nicht mehr Kneipen. Na doch, vielleicht gibt es auch ein paar mehr Kneipen, aber... Ich würde mal so schätzen, vielleicht 5000 Einwohner, wenn es hochkommt. Du warst halt interessant, weil du zugereistes Frischfleisch war. Was ja, aber ich bin super hässlich. Ich bin sich klein und habe 80 Kilo Übergewicht. Ja. Echt? Hört man gar nicht, ne? Was meinst du nur? AG dicke Piraten. Ja, doch nicht. Sich selbst zu diskriminieren muss man auch nicht, ey. Bin zu schüchtern. AG dicke Piraten, hör auf, ey. Judäische Volksfront. Ptui. Kriegt man in der AG Dicke Piraten irgendwie eine Ehrenmitgliedschaft, wenn man zwar noch nicht völlig dick ist, aber es geschafft hat, in kurzer Zeit viel zuzunehmen? Was machen die eigentlich? Gibt es schon Programmanträge von denen? Ich glaube nicht, das würde mich sehr wundern. Da wäre, glaube ich, sogar die breitere Tür. Also auf den ersten, unter den ersten 416 Programmanträgen ist keiner. Bedingungslose Grundänderung. Apropos Programmanträge und Reihenfolge. Holger, poste doch mal einen entsprechenden Link, wo man die entsprechende Tagesordnung einsehen kann. Keine Ahnung. Ich lese nur Anträge. Ich mache nichts anderes. Ach so, du meinst jetzt nicht... Wir können jetzt hier aber nicht anfangen, konstruktiv zu sein. Nein, es war nur Spaß. Also, um das mal kurz zu klären. Ich blogge über jeden Antrag. Ich bin gerade bei Antrag 416. Alle Programmanträge. Dann wirst du doch fertig diese Woche. Nein. Ja, wobei, also gestern und heute habe ich schon 100 Anträge geschafft, allein an 2 Tagen. Wenn ich diese Geschwindigkeit jetzt durchhalten würde, was aber abseits vom Wochenende dann doch nicht so einfach ist, dann würde ich wohl noch fertig werden. Also ich habe alle bis auf, mir fehlen nur noch Widerstandsanträge und Satzungsänderungen. Was tippt ihr denn, wie viele Anträge wir überhaupt durchbekommen an den 2 Tagen? Um die 80. Ich würde, wenn wir gut sind, 200. Das kommt ganz drauf an. Also wir wählen erstmal einen neuen Vorstand. Ich habe übrigens gerade einen Bug-Kandidatenportal gefunden. Man kann sich nicht abmelden. War das jetzt wieder ketzerisch oder was? Ja, also die Sache mit den 200 Anträgen finde ich ein bisschen hochgegriffen. Die 40, die der Vorstand gesagt hat, ist auch ein bisschen wenig. Die Sache ist ja die, dass viele Anträge ganze Blöcke bilden. Und wenn wir also so über zum Beispiel das besprechen, was die Sozialpiraten zum ALG 2 gesagt haben und dann vielleicht auch noch die 3 oder 4 anderen Anträge da mit ins Boot nehmen, die es auch zu dem Thema gibt, dann können wir mit einer Abstimmung sozusagen 10, 15 Anträge abstimmen. Ja, aber also wir müssen ja wahrscheinlich erst wieder 10-mal abstimmen, damit wir uns darüber im Klaren sind, ob wir das im Block abstimmen oder nicht. Wir haben in Offenbach um die 86, meine ich, geschafft an Anträgen. Also angenommene wie abgelehnte. Und so als Hausnummer, denke ich, wird das so in etwa auch wieder in Bochum sein. Wenn nicht irgendjemand ganz quer schießt und es dann tatsächlich schafft, einen dieser Neuwahlgeschichten oder sonstigen Geschichten nach oben zu katapultieren. Neuwahl geht nicht, dafür wurde nicht eingeladen. Peng, fertig. Aber du kannst doch trotzdem 2 Stunden mit verplempern, wenn du Pech hast. Ja, dann brauchen wir halt einen Versammlungsleiter, der sagt, Neuwahl stand nicht auf der Tagesordnung, geht nicht, Pech gehabt. Richtig. Bist du optimistisch? Von mir aus mache ich das, habe ich kein Problem mit. Okay, das haben jetzt alle gehört. Ja. Aber ich kenne da schon so ein paar Leute, die das wahrscheinlich auch wieder unbedingt machen wollen. Also wenn du dich bewirbst, wähle ich dich auch zum Vielleicht wird das der Stefan Urbach wieder machen. Und an der Stelle wäre sein Zensurwahn ja auch voll gut aufgehoben. Da könnte der den produktiv einsetzen. Denn so ein Schwachsinn, der nur Zeit vernichtet, der muss zensiert werden auf unserem BPT. Urbach, Urbach, Urbach. Yes, we can. Ja, das ist ganz ehrlich. Also ein Versammlungsleiter, der kein Arschloch sein kann, der sollte keinen Versammlungsleiter machen. Ich unterstütze diese Aussage. Seht ihr, und so hat alles sein Gutes. Alles, selbst Arschloch sein, kann produktiv sein und positiv gewendet werden. Und Radbert, wann machst du das? Ich kann das auch machen, aber ich möchte Mike Nolte da nicht die Show stehlen. Ja, der ist nicht Arschloch genug. Mike oder ich? Mike. Ich glaube, das würde er jetzt so nicht stehen lassen wollen. Und da muss ich mich solidarisch zeigen. Wir Arschlöcher unter uns. Nein, der Mike ist kein Arschloch, der ist immer nur falsch verstanden. Vor allem, ne, also Mike, nimmst du mir nicht übel, Mike, aber ne, wenn man Versammlungsleiter machen will, dann sollte man auch TGO kennen. Ja, das ist aber wirklich bösartig. Der wird denn so kleinlich sein? Echt? Erklär doch erstmal allen Zuhörern, die jetzt nicht wissen, was gemeint ist, was du meinst. Ach ja, bei der letzten KMV in Düsseldorf hat er sich auch angeboten, Versammlungsleiter zu machen, und dann haben wir das quasi zu dritt im Team gemacht. Und ja, dann hatten wir direkt nach 2 Minuten die erste GO-Diskussion, weil er meinte, das ginge, und ja, nee, ging dann so nicht. Also liebe Versammlungsleiter, zieht euch vorher die GO rein, dann braucht ihr das nicht mittendrin zu machen. Zum Beispiel auf so einem Bundesparteitag kommt das echt geil, wenn da 3000 Leute sitzen und man liest erstmal 5 Minuten in der GO nach. Also das kann ich jedem nur empfehlen, macht das mal. Das macht echt Spaß. Ja, wobei... Gar nicht zu reden von den 10.000, die im Stream sitzen und sich das zeitgleich angucken und sich in so einem Moment dann sofort über Twitter das Maul zerreißen, was für ein dummer Loser man eigentlich ist. Und das lässt sich so leicht vermeiden. Yes, we can. Yes, we... Können wir das nicht... Ich habe einen Vorschlag. Wir haben ja schon so eine Liste an Kandidaten im Wiki. Können wir nicht einfach die Versammlungsleiterzeit zu gleichen Teilen auf alle aufteilen, die da stehen, und mal gucken, wie die sich so schlagen? Gute Idee. Oh. Also ich finde, so eine Versammlung zu leiten, das ist auch, wenn man das kann, ist doch auch eine Qualifikation, oder? Will man gerade in einem anderen Raum. Wir werden dich vermissen. Vor allem kommt ja nicht wieder rein, wenn wir dich nicht reinlassen. Ja, das ist ein Pech, würde ich sagen. Aber wir haben Glück, dass wir noch den BPT machen vorm Weltuntergang. Ja, die können wir uns noch eigentlich sparen, oder? Also, wir hätten das intelligenterweise auf nach dem Weltuntergang. Intelligenterweise hätten wir dieses Motto wählen sollen und jede Menge dumme Witze drüber reißen. Schnell noch BPT, bevor die Welt untergeht. Last Chance to See, 20.000 Pirates in Action. Ja, dringend müssen wir doch irgendwie... Sofort ein Meme starten. Kaimi, leg los. Wirf den Gimp an. Wir brauchen brennende Weltkugeln, wo drauf steht BPT 12.2. Das ist eine gute Idee. Dann können wir das als Pressemitteilung. Bundespressemitteilung. Wir brauchen Plakate, Poster. Wir brauchen eine Talkshow im Fernsehen. Ich rufe Gottschalk an. Ich bin dafür. Also ich bin ja... wenn ich jetzt den Gimp anwerfe, dann wird das nichts, weil das so scheiße aussieht. Aber wir haben ja genug Zuhörer, die das können. Ja, lass uns Chrissy anrufen. Oder jetzt antwittern. Pass auf, ich twitter jetzt Sally Gray an. Und die ist ja sogar GIMP-Dozentin. Die kann das bestimmt super toll. Pass auf. Was ist der Radbert froh, dass er nicht mehr von Chrissy geblockt wird? Wow, deine Blockliste war mal ganz schön lang geworden. Ja, aber Chrissy ist nicht mehr darunter. Das heißt, ich habe einen ersten Erfolg erzielt. Und sie natürlich auch. Wir haben gemeinsam dargestellt, dass man sich nicht blocken muss. Blocken ist böse. Data must flow. Ja. Dann hat dich echt massiv beschäftigt, oder? Fotis. Nee, das hat mich nur einmal kurz beschäftigt. Und dann habe ich das Heft in die Hand genommen und die Aktion ergriffen. Und das war positiv. Der DOS aus. Hi, hi. Guten Abend. Hi. Hallo. Was ist hier los? Wir machen hier gerade Spelunkenkasten. Du bist mitten in der Aufnahme drin. Du kannst gerne mit uns zusammen hier rumhängen und Blödsinn labern. Dann stell dich aber doch nochmal kurz vor. Hi, ich bin Fotti, der Dossos. Und ich tue Dinge. Gut. Das ist herzlichen Glückwunsch. Du darfst Versammlungsleitungen auf dem BPT machen. Das geht nicht. Auf dem BPT kümmere ich mich wie jedes Mal seit Jahren um die ausländischen Gäste. So, was gibt's da? Wer kommt denn? Es ist noch nicht ganz klar, wer kommt, aber wir haben zahlreiche Botschaften angeschrieben. Wir haben definitiv Piraten der Piratenpartei Griechenland da, wahrscheinlich auch Spanien. Den Rest habe ich nicht im Kopf. Cool. Und das alles auf dem letzten BPT vor dem Weltuntergang. Ja. Aber dann ich bin auch für die brennende Weltkugel. Bitte, bevor wir diesen Spelunkencast veröffentlichen, damit wir ihn mit dieser brennenden Kugel veröffentlichen können. Checker, Follower Power. Wie sollen das denn die Leute, die das hören, machen, bevor wir den online stellen? Ach komm, jetzt sei nicht so negativ, pass auf. Letztes Mal haben wir einen Preis ausgelöst. Wie war das? Pass auf, nein, ich habe eine Vorstellung. Hauptsache, wir finden eine Zeitmaschine, genau. Egal. Wir haben schon einen Preis ausgelobt dafür, für alberne, kleinkarierte Leistungen wie, wer diesen Podcast bis zum Ende hört, kriegt eine halbe Flasche ranziges Warsteiner. Und dieses Mal loben wir einen richtig geilen Preis aus für die Leute, die es echt schaffen, sich den Podcast anzuhören, bevor er online gestellt wird. Und das twitter ich jetzt als übernächstes. Der Kaimi ist raus, der nimmt auf. Ich hab da noch so einen Joker. Wir machen jetzt mal einen Test. Ey, Vibe, bist du noch da? Ja. Wobei, Vibe früher... Dass du darauf reagierst, ey, das ist ja... Vibe war früher der übliche Ausdruck. Ehe Vibe. Was ist daran so schlimm? Ich find ganz furchtbar. Wir haben beim Pastor gesessen und der hat uns vorgeschlagen, du solltest ewige Treue und Unterordnung und Gehorsam geloben, ne? Irgendwie sowas. Ja, aber das haben wir nicht gemacht. Ja, ich fand, das war eine gute Idee. Also als der Pastor das so gesagt hat, war mir das ganz plausibel. Aber ihr habt das nicht gemacht, Bernd. Ja, ich meine, sie hat ja auch den Pastor getreut. Der Pastor kommt an und sagte, warum wollen Sie denn heiraten? Und meine Frau sagt, komm, hau raus. Ich hab zu ihm gesagt, seine Mutter zwingt uns. Danach hat er Schnappatmung gekriegt. Cool. Also ich würde sagen, solange beide das geloben, ist es doch vollkommen in Ordnung. Ja, das war ja der springende Punkt. Dieser Pastor, das war, was hat meine Mutter mal gesagt, als der Pope in Paderborn war, ist der nicht nach Werd in die größte Marienpilgerort in der Diözese gekommen, weil er Angst hatte, von unserem Pastor rechts überholt zu werden. Mit dem konntest du dich vortrefflich diskutieren über Dinge, die wirklich so fundamental festbetoniert waren in der katholischen Kirche, sondern richtig, ich sag mal, von alten Schrot und Korn, wie man so schön sagt. Und der traf dann auf uns beim Vorbereitungsgespräch. Es war göttlich. Dass er euch überhaupt noch getraut hat? Kriegt er das nicht bezahlt? Entweder er oder ein anderer, aber die Kirche war uns. Kriegt er das nicht bezahlt? Ja, eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob die ablehnen dürfen. Ich bin übrigens für ehrenamtliche Priester. Also als Kostensparmaßnahme. Dann brauchen die Kirchen auch nicht mehr so klagen über Geldprobleme. Wie die Kirchen sich selber organisieren, das sollen die selber regeln. Genau. Geht uns hier einen Scheißdreck an. Ja, aber könnte man doch trotzdem mal empfehlen. Warum? Also ich dachte, organisierte Kriminalität wäre in Deutschland verboten. Ja. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt Spaß, aber ich respektiere den Verein. Wer da meint, mitmachen zu müssen, damit glücklich wird, soll das machen. Mir ist das nichts mehr. Und ich muss es aber nicht bashen. Die sollen machen, wie sie wollen. Es gibt sehr viele Leute, die wegen dem, ich sag mal, Seelenheil dahingehen, dem der Glaube was bringt, und das ist gut so. Also wir sollten trennen zwischen Gläubigen und Kirchen, und Kirchen werde ich so viel bashen, wie ich möchte. Genau. Und wir müssen auch daran arbeiten, dass wir die Kirchenstaatsverträge ablösen, wie das im Grundgesetz festgelegt ist. Boah, Sebastian, bist du schon wieder ernst? Da gibt es aber auch schöne Anträge zu. War mein Stichwort. Ja, lass hören. Ja, wir haben ja die AG Humanistischer Laizismus. Die hat sehr schöne Anträge dazu gemacht, dass die ganzen Verstrickungen zwischen Staat und Kirche endlich abgeschafft werden müssen. Finde ich auch super. Und lass mich raten, nach der Antragsreihenfolge werden die wahrscheinlich irgendwann zum BPT 2018-09 drankommen, oder? Ich liebe Optimisten. Yes, we can! Also ich finde, wir müssen uns dringend mal Gedanken machen, wie wir das anders organisieren können mit den Anträgen. Ich habe zwar noch keine kluge Idee, aber irgendwie muss das ja anders gehen, als so wie es jetzt läuft. Es gab doch diese... Also ich bin für eine Antragskommission, die Anträge ablehnen kann. Ich bin dagegen, aber diese eiermilchlegende Wollmilchsau aus Niedersachsen ist doch eine gute Idee angeblich. Ich hörte, die Auszählung davon würde länger dauern als der BPT. Das ist ja kein Problem, wenn man es im Vorfeld macht. Ja, die ganze Scheiße muss eigentlich schon vorher raus, ne? Und da wäre ein erster Schritt dahin, Kalmi, da haben wir uns doch letztens drüber produktiv, konstruktiv, gegenseitig befruchtet auf der Mailingliste. Wäre einfach mal als erstes die Antragsfrist stumpf Bilder zu verdoppeln. Bilder, was für Bilder? Wie ich dich befruchte? Nein. Bilder vom gegenseitigen Befruchten. Ja, mit meinen haarigen 80 Kilo Übergewicht. Das ist auch ein Kopfkino. Pass auf, Kalmi. Du hattest da doch diesen supergeilen Geschäftsordnungsvorschlag von, ne, quasi mit doppelt so langer Antragsfrist, sodass man sich die ersten 4 Wochen einfach mal jede Menge angucken kann und es dann einem die Zeit einräumt, da vielleicht auch mal drüber zu gehen und die, wo man vielleicht noch so gerade eben was retten kann, vielleicht auch wirklich zu retten und den anderen einfach als die gnadenlose, totale Scheiße zu brandmarken, die sie einfach sind, auf das wir uns alle an dem Freudenfeuer wärmen. Ja, finde ich. Wäre dafür ein mehrstufiges System. Erstens, mindestens, also es gibt ja einen Antrag für 5, aber ich würde sagen 10 oder so Unterstützer, bevor der Antrag überhaupt irgendwo aufgeführt wird, weil 5 bis 10 Leute kriegst du mit 10 Minuten Betteln auf Mumble eigentlich zusammen, aber man hat den Antrag wenigstens schon mal irgendwelchen Leuten gezeigt, die schon mal wenigstens einmal drüber geguckt haben. Nee, 100-köpfige Antragskommission. Und wenn die dann zu 2/3 sagen, tut mir leid, Carsten Schulz, deinen Drecksantrag nehmen wir nicht an, bleibt der draußen. Also ich habe da mal was gepostet, weil die in Hessen haben sich dazu auch schon mal Gedanken gemacht. Mit so einem mehrstufigen Fristenkonzept, da könnte man ja irgendwie sowas Ähnliches vielleicht machen. Oder darauf aufbauen oder sonst irgendwas. Aber müssen wir alles nicht heute machen. Dazu könnte man, ne, wenn man nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis oder eine PG oder sowas, und das könnte man ja mal machen, so für 2013x. Yes, we can! Ich wäre dabei. Ist das noch lange so bei dir, Radbert, oder hört das irgendwann wieder auf? Nein, das hört jetzt nie wieder auf. Das hat doch gerade erst angefangen. Ich laufe mich gerade erst warm. Die Pille läuft irgendwann wieder nach. Ja, siehst du, das ist eben das Gute, wenn man dazu keine Pillen braucht, ne? Dann lässt das nie wieder nach. Das ist alles eine Frage des Willens. Das spielt sich alles nur im Kopf ab. In diesem Sinne bleibt zu hoffen, dass es einfach nur kein Gehirntumor ist. Weiß man ja nie. Ja, und wir können auch hoffen, dass du nicht auf das Ministerium für Wahrheit triffst, demnächst. Auf das was? Ministerium für Wahrheit. Nein, das war das Falsche. 1984. Informationsministerium. Ich weiß gar nicht, hieß das? Informationswiederbeschaffung. Das ist aber nicht 1984, das ist Brasil. Die Monty Python-Version quasi von 1984. Auch ein sehr empfehlenswertes Werk, alles in allem. möchte ich den Dossorts lobend hervorheben, dass er das jetzt hier gebracht hat. Oh, danke schön, danke. Und die da, diese Agenten da sagen, Information, Wiederbeschaffung, das ist ihre Dienststelle. Und wenn die das so sagen, das ist schlimmer, da rinnt uns einem kälter den Rücken runter, als wenn die sagen, ich komme vom Staatssicherheitshauptamt. Also das Ministerium für Liebe meinte ich natürlich, nicht für Wahrheit. Liebe ist auch ganz wichtig. Habe ich schon von der Brünette den freien Null erzählt? Habe ich schon, ne? Das Brünette ist, glaube ich, eine neue Information. Was kostet das? Ich zahle doch nicht für Sex. Sehe ich so aus? Naja, gut, ich sehe so aus, aber ich tue es trotzdem nicht. Ich habe mich noch nie gesehen, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Er hat sich ja gerade mit all seinen Vorzügen schon beschrieben. Ich habe mich mehrfach beschrieben. Eigentlich beschreibe ich in jedem Podcast meine Vorzüge, also rein physisch. Also in jedem Spelunkencast. Gut, aber ich weiß ja nicht, ob du... Vielleicht übertreibst du ja. Möglich. Gibt's einen Stream? Überlege ich gerade. Ich war einmal kurz im Fernsehen auf dem Landesparteitag, aber das war nicht gestreamt, sondern WDR. Da bist du einmal 3 Sekunden hinter Grumpy im Bild zu sehen. Ich wüsste aber noch nicht mal, wer anders gewesen war. Sehe schon. Ich habe jetzt... Ach, das erinnert mich an was ich noch machen wollte. Sorry, muss mal kurz weg. Ich habe auch schon meine Hand auf dem Foto in der... auf jeden Fall in einer Online-Zeitung gesehen, aber nur meine Hand mit Stimmkarte bei einem LPT. Dass du die denn überhaupt erkennst? Ich habe auch... Er hat eine sehr innige Beziehung mit seiner Hand vielleicht. Nein, ein Stellen, wer Böses dabei denkt. Nein, ich habe darauf geachtet, neben wem ich sitze. Oh, ich habe gerade eine kritische Nachfrage auf einen Tweet von mir, von einem Kölner Vorstandsmitglied. Moment. Dann lass uns doch nicht dumm sterben. Zitiere. Seit wann reden die wieder mit dir? Block und tschüss. Das war die kritische Nachfrage. Ja, Sekunde, ich hau mal den Tweet rein. Die darfst du nicht vorlesen. What would you do? Und dann ein Bild mit Freiheitsstatue, Big Ben, Eiffelturm und Raketen, die da drauf fallen. Hä? Das erschließt sich mir nicht. Das ist eine Frage. Was würdest du tun? Ihr könnt ja mal eine Timeline gucken. Der müsste eigentlich recht weit oben sein. Aber ich dachte, wir wollen hier nichts Ernsthaftes bereden. Ich war auch für eine Sekunde abgelenkt von den ganzen Strapazen des Tages. Ja, wir können ja, also ich habe heute wieder eine Verschwörungstheorie für euch. Gerne. Leider ist mir keine eigene eingefallen, deswegen habe ich gerade einfach mal Verschwörungstheorie gegoogelt. Und der Fokus hat mich aufgeklärt. Ich weiß nämlich jetzt, dass die Euro-Krise nämlich ganz anders entstanden ist, als das so allgemein angenommen wird. Denn an der Euro-Krise sind die Deutschen schuld, damit sie die anderen Euro-Länder unterjochen können und dann Chef sind. Und deswegen brauchte man eine Euro-Krise. Ja, aber diese Theorie, die habe ich doch schon vor Jahrzehnten. Da dürfen wir doch nicht öffentlich drüber sprechen. Also wie immer bei Verschwörungstheorien ergibt das ja auch Sinn, wenn man die ersten 3 Sekunden drüber nachgedenkt. Das ist ja nicht... Ja, und auf die Weise schaffen wir uns direkt auch einen Binnenmarkt, ne? Denn wenn die anderen dann einfach uns gehören, die uns sonst immer die Sachen abkaufen... Ja, also wahrscheinlich ist der Hintergrund, wir haben gemerkt, dass mit den Panzern das funktioniert nicht, dann machen wir es jetzt mit dem Euro, oder wie? Ja, aber da ist ein Denkfehler drin. Keiner kann so dumm sein, das absichtlich zu machen, weil er dann natürlich das Problem hat, dass die Piraten die undemokratische Handlungsweise angreifen können und damit Prozente bei der Wahl bekommen. Das wäre für Frau Merkel, wird das nicht absichtlich gemacht haben. Warum nicht? Die regiert doch eh noch 20 Jahre weiter. Ja, aber die so dumm kann sie nicht sein eigentlich. Wobei, wer weiß. Ja, aber warum dumm? Also, ist doch der CDU egal, ob es jetzt mit Rot, mit Gelb, mit Grün oder, keine Ahnung, mit Regenbogen koalieren. Mit Orange. Ich glaube das nicht. Das ist denen nicht egal. Lila habe ich auch nicht genannt, falls es niemandem aufgefallen ist. Sind die nicht mit im Boot? Nee, ich fürchte, mit den Linken und mit den Piraten will dann auch die CSU, sag ich schon, die CDU nicht koalieren. Apropos, wie kriegen wir eigentlich die CSU raus? Aus dem Bundestag? Ja. Wir brauchen die absolute Mehrheit. Das wird kein... Also, sie müssen nur ganz blöde Gesetze verabschieden, die dann ganz blöd scheitern an unseren Protesten. Da machen wir ganz viele Prozent. Die werden in Bayern gewählt, da kannst du blöd sein, wie du willst. Guck dir unsere bayerischen Piraten an. Wir müssen nur die Erststimme abschaffen und dann dafür sorgen, dass sie im deutschen Schnitt unter 5% landen. Sind ja jetzt immer so 6. Foti? Ja. Hast du den Link gerade mal geklickt, auf den ich gerade gepostet habe? Ist auch ein schönes Foto zu dem Thema. Ja. Wieso kannst du hier Dinger tun? Ich bin im Krähennest. Aus Gründen. Manchmal, ist klar. Manchmal Mitarbeiter. Ach, kannst du das nicht? Das tut mir leid. Der Transparenz wegen musst du den Link jetzt aber buchstabieren, bitte. Wie? Seht ihr den jetzt nicht, oder was? Aber uns nein, für die Mithörer. Ja, genau. Nein, also ich habe einen Link zu einem Bild gepostet, auf dem man diskutierende Palästinenser sieht. Eine Flamme im Hintergrund und folgende Worte. You fired rockets at Israel and expected no consequences. Hakim, you dumb shit. Ja. Reicht das jetzt? Ich glaube schon, oder? Ja. Wir kommen über dieses ernsthafte Thema nicht weg, wie ich sehe. Und das ist eigentlich doof, weil... Aber wir können dann nochmal zurück zum Lauf... Wir können einfach das Thema von Brasil vor uns hinsingen. Ihr wisst, diesen Rumba. Ta-da, da-da-da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da. Nein. Das ist kein Rumba. Ja, Brasil muss eigentlich ein Samba sein, ne? Das ist immer eine Lösung. Wenn Klaus Graf hier wäre, irgendwie dann, logisch, hätte der schon längst mit eingestimmt. Wo ist der Klaus überhaupt? Nein, Klaus Graf, der heißt so. Mit Nachnamen heißt der Graf. Ein Pirat, zwei Piraten, drei Piraten. Aktuelles Ereignis. Was passiert? Also, unsere Freundin Odler, die schreibt ja auch gerne mal auf Mailinglisten, wenn sie denn sonst in ihr sonst nichts einfällt, einfach nur plus eins, ne? Kennt man ja so unter Pressemitteilung zum Beispiel. Oder irgendwas anderes. Ja, aber so Pressemitteilung plus eins ist ja noch sinnvoller, als irgendwas zu schreiben. Jetzt hat sie, der Jonas hat vorhin eine etwas länglichere Mail, die ich noch nicht gelesen habe, geschrieben. Und sie hat darauf geantwortet und hat nicht mal plus eins drunter geschrieben. Oh je, da muss was schiefgegangen sein. Also einfach nur ein Zitat quasi. Da kommt ein sinnloses Fullquote sozusagen. Ja, aber solche sinnlosen Fullquotes kommen doch mindestens ein bis zweimal pro Tag von irgendwem, oder? Ich kann euch auch nur empfehlen, mal die Liste der Antragskommission im Archiv durchzusehen, was sie da für Geschichten geschickt hat. Also ganz, ganz strange. Wobei die NRW-Liste hat ja viermal so viel Traffic gehabt im letzten Jahr, also dieses Jahr. Wie die aktive. Also Christian, ich kann dir dazu nur eins sagen. Ich habe einen Filter, der Ottler aus meinem Postfach killt und alle Postings, in deren Inhalt das Wort Ottler erwähnt wird. Und du sagst mir, ich soll in die Mailingliste der Antragskommission einsteigen, um mir Ottler-Mails durchzulesen. Ja, dann kriegst du so tolle Sachen mit wie, ich zitiere jetzt Mail von vor 10 Minuten, Ahoi. Wenn davon auszugehen ist, dass wir nur 40 Anträge besprechen können, dann bitte ich doch dringend dafür zu sorgen, dass auf jeden Fall in zwei Bereichen Grundsatzanträge verabschiedet werden. Wirtschaft und Außenpolitik. Ja, ich sag ja. Siehste, warum sollte das? Und vor ein paar Tagen hat sie eine E-Mail geschickt mit einer Liste von Anträgen, wo sie meinte, ja, die muss man ja nur noch so durchwinken. Die kann man direkt am Anfang stellen. Darunter möglichst 18er. Der 18er ist super, die Begründung vor allen Dingen ganz unten. Was stand da drin? Ein Kompromiss? Ich glaube, da werde ich mal ins Mikro gehen und fragen, mit wem sie den Kompromiss gefunden hat. Mit sich selbst? Wir haben uns geeinigt. Genau wie bei den Blues Brothers. Ach ja, nee, der Punkt ist, dass sie hin und wieder auch recht hat in dem, was sie sagt. Wirtschaft und Außenpolitik ist ein Bundesthema. Die müssten wir eigentlich behandeln. Je nach Betrachtungsweise sind ja auch die Wirtschafts- und Außenpolitik-Anträge sehr weit oben. Bildungspolitik ist halt Landessache. Innenpolitik ist auch Landessache. Da hat der Schwarm versagt. Dennoch finde ich es sehr geil, bei uns der Antragskommission, die ja nichts anderes macht, als Vorschläge auszuarbeiten, dann diesen, man muss mal dafür sorgen, so nach dem Motto gelenkte Demokratie. Ja, das kenne ich, das macht sie häufiger. Ja, das ist ja nun mal von der SPD so gewohnt. Es gibt ja das Gerücht, dass der Ortsverband Köln-Zollstock, wenn sie sich einmal im Monat treffen, erstmal ein Fässchen killen darüber, dass sie weg ist. Was, es gibt bei euch schon Ortsverbände? Nein, der SPD-Ortsverband. Ach so. Naja, sonst ergibt das ja gar keinen Sinn. Und die laden Ottland nicht ein als Ehrengast? Ach, ist mir egal. Ist mir egal, ich muss mich mit solchen Leuten nicht auseinandersetzen. Das Tolle an solchen Leuten ist, dass die mangelnde Sozialkompetenz dazu führt, dass sie sich selbst ins Abseits schießen. Und dummerweise, selbst dann, wenn sie mal was Kluges sagen. Ja, das ist wirklich, also ich meine, also Ottler ist persönlich auch nicht so einfach zu ertragen, aber durchaus zu ertragen. Und sie ist nicht doof und sie sagt auch manchmal wirklich gute Sachen oder schreibt auch manchmal wirklich gute Sachen. Muss man mal festhalten. Zum Beispiel zum Top-Antrag, so dürfen weder große Vorstellung noch Diskussionen nötig sein. Das Problem ist halt nur, man muss es halt so rausfiltern aus dem vielen, was sie. Es ist im vielen Blödsinn, ist halt so. Können wir zu was Erfreulichem kommen? Ach ja, die Ruhrbarone haben über unseren Herrn Lawfox geschrieben. Ja, das war zu erwarten, dass er es noch in den News-Cycle kommt. Das ist übrigens sehr blöd, weil morgen früh um 11 Uhr in Hannover die Pressekonferenz der Piraten Niedersachsen ist zum Wahlkampfauftakt. Die dürfen sich jetzt mit so einem Scheiß beschäftigen. Ja, oder die sagen, das ist nicht unser Thema. Das ist nein, Quatsch, das muss man positiv wenden, aggressiv nein. Voll draufgehen. Das ist ein Zeichen unserer lebendigen Diskussionskultur. Wir schicken ganz normale Menschen ins Parlament. Die verbiegen sich nicht, die verändern sich nicht. Die bleiben auch dann noch so, wie sie vorher waren. Bodenhaftung, echte Politik. Yes, we can. Yes, we can. Niedersachsen, Niedersachsen. Von wem sprecht ihr gerade? Ich war gerade kurz weg. Oh, alles supi. Glaube ich nicht. Nein, Niedersachsen. Der Lawfox hat jetzt natürlich Niedersachsen echt ein Ei ins Nest gelegt. Morgen früh 11 Uhr ist die PK zur Wahlkampferöffnung mit Plakatvorstellung und so weiter. Und ich gehe davon aus, dass sie sich jetzt komische Fragen anhören können. Ja, Stefan Laurin hat geschrieben, tja, und jetzt sitze ich hier und überlege, wie ich Dietmar Schulz nennen kann, ohne meine Anzeige einzufangen. Du, der steht da drüber, kannst ruhig alles sagen, was du möchtest. Ich sag mal so, der Tweet heute war... Jetzt muss ich mir auch überlegen, was ich sagen soll. Ne? Es war eine unzulässige Verkettung von Dingen, die nicht zusammengehören. Also ihr könnt ruhig alles sagen, was ihr möchtet. Zur Not schneide ich es raus. Tust du eh nicht und es war einfach saudoof, Entschuldigung. Nein, komm, wir wollten heute positiv denken. Also ich wollte, dass ihr heute positiv denkt. Kommt, jetzt müsst ihr euch mal ein bisschen anstrengen und das Gute sehen. Das Problem ist, dass du mit deiner ständigen künstlichen guten Laune einen so nervst, dass man irgendwann keine gute Laune mehr hat. Dann halte ich jetzt wieder um auf grummeligen Stoffe. Also ich habe... Nee, ich hab ein gutes Thema. Ich habe mir irgendwie heute ein paar Gedanken gemacht zu Videospots für die Bundestagswahl. Wollt ihr die mal hören? Gerne. Also der eine, das ist eine Serie am Ende geworden von 3 Spots. Einer ist 2 Autos beim TÜV, ein dickes schwarzes, vielleicht ein Humvee und ein orangener kleiner Flitzer und aus dem Humvee steigt dann ein Twin von Frau Merkel aus und dann geht der Prüfer rum, hat die Liste und streicht dann durch Rentenpolitik, durchgefallen, Arbeitspolitik, durchgefallen, bla bla bla und am Ende wird dann die Plakette abgekratzt und dann heißt es sowas wie die Prüfung ist nicht bestanden, kommen Sie in 4 Jahren wieder. Das ist süß. Das ist für die Wählerschaft 45 plus, die auf Sicherheit gehen wollen. Dann ein anderer Spot für Männer, Jungwähler und Erstwähler, Gruppen 18 bis 25 und 25 bis 35. Fahrzeug auf der Autobahn, groß. Dann kommen so Schlagworte wie Eurokrise. Lenkerrad wird nach links gerissen, Auto fährt geradeaus. Dann irgendwie eine andere Krise. Lenkrad wird nach rechts gerissen, Auto fährt geradeaus. Und dann so eine Szene, eine James-Bond-Szene oder Speed-Szene. Orangefarbenes kleines Flitzerauto kommt von vorne angefahren und auf einem Rollbrett rutscht einer unter das große schwarze Auto und repariert die Lenkung. Aber der ist schwer umzusetzen, glaube ich. Ja, sehr teuer. Der ist sehr teuer, ja. Aber Talking... Sehr günstig und sehr trashig in Zeichentricken machen. Ja, Talking Point, damit der Bürger wieder das Lenkrad seine Zukunft selbst bestimmt oder so. In die Richtung gehend. Kann ich mir, du hast recht. Das könnte man mit... Also mit, wenn du so diese klassische japanische Art machst, so mit 5-6 Bildern nur. Genau. Ja. Oder nur so Kleinigkeiten dann änderst und so, dann geht das. Dritter Spot, Zielgruppe, habe ich gerade vergessen. Wusste ich eben noch. Ach ja, Reaktivierung von Nichtwählern, weil ändert sich ja nichts. Dicker schwarzer Wagen. Pylone mit Problemfeldern drauf, dicker schwarzer Wagen, plättet alles. Kleiner orangefarbener Flitzer fährt einmal links, einmal rechts um die Pylone drumherum. Also das hat leider verloren, meine Frau findet das nicht gut. Das macht ja nichts. Wenn mir jetzt noch einfallen würde, ich habe es mir leider hier nicht aufgeschrieben, sonst wüsste ich nämlich, wie die Zielgruppe ausgedacht war, für die das gedacht war. Und was haltet ihr davon? So grob. Die Idee ist gut. Wie gesagt, der eine Spot ist etwas teuer, aber sonst. Ja, aber so ein James Bond-Style Action-Spot für eine Wahlwerbung. Und dann noch ein Spruch am Ende, damit der Bürger wieder seine Zukunft selbst in der Hand hat. Das bleibt in der Zielgruppe im Kopf. Leute wollen Action. Tolle Idee. Es gibt doch irgendwo in der Nähe von Köln hier diese Leute, die für RTL diese Autobahn-Cops da machen. Also ich habe auch gehört, dass es gar nicht so teuer wäre, Straßen zu sperren. Die können sowas. Ja, die Sache ist... Ist da vielleicht irgendjemand Pirat bei? Ich kannte da, glaube ich, sogar jemand von... Newsflash! Ich habe mir gerade die Kandidatenliste angeguckt für den Bundesparteitag, wo dieser Dingelskirchen ja heute drauf war. Und der ist schon wieder runter. Wer hat denn da wohl runtergenommen? Wer jetzt? Also, ja, wovon? Dieser Spinner, der sich da heute draufgeschrieben hat, der heute deswegen eigentlich auch für sich eine neue Wiki-Seite im Piratenwiki angelegt hat. Junkers... Ach so, du meintest, du hast gerade vom PC gesprochen, deswegen war das irgendwie verwirrend. Nee, Fraktaldenken. Aber der hat gestern die Seite. Hat er nicht gestern die Seite angelegt? Axe von You. Ja, Glückwunsch, du hast ihn gefunden, ne? Volker Axel von You, der Zenker. Und jetzt ist er wieder weg. Tja, beim ersten kleinen Shitstorm umgekippt. Das sind genau die Leute, die wir brauchen. Er ist weg. Er ist verschwunden. Ich versuche gerade rauszufinden, wer gelöscht hat. Und zwar nicht nur über ein Nein eingetragen, so wie die anderen. Niemand. Das hat ihn jemand alphabetisch eingeordnet. Ach so, fuck. Ah, Mist. Also, ich muss ja sagen, also heute war der erste, es waren heute zwei sogar, die es geschafft haben, sich alphabetisch einzutragen. Ansonsten dürft ihr alle mal dem T-Weinbrenner danken, der hat die nämlich immer schön nachsortiert, wenn jemand sich wieder falsch eingetragen hatte. Zum Beispiel der Axel, Volker Axel, Entschuldigung. Ja, sind die Finger so nervös bei der Kandidatur, da funktioniert es auch mit dem Ding nicht. Nach der Macht greifen. Mann. Ganz großen. Also ich meine, wenn man schon beim Eintragen der Kandidatur so nervös ist. Ich sag mal, das ist doch bestimmt eine Fake-Seite, oder? Wann kommen denn die richtigen Kandidaten? Am Samstag, dem 26.01. sagen die, ach ja, ich kandidiere auch. Das haben wir nämlich vorhin schon festgestellt, weil der Randbert meinte, das Beste kommt immer zum Schluss. Ja, wir müssen übrigens dran denken, wie die Bayern da in Maxhütte ein Schild aufzustellen im Eingangsbereich. Erst akkreditieren, dann kandidieren. Und ein zweites Schild, bitte googelt vorher, ob es nicht ESO-Spinner sind. Those are you made my day. Also wie der Typ, aus der sich da eingetragen hatte, der hat eine Webseite verlinkt mit roter Schrift und gelbem Hintergrund. Und zahlreichen Zusammenhang, Augenkrebs verursachenden Farbkombinationen. Und ich wollte mir wegen Ottler die Augen ausstechen. As we can. Bitte einmal den Link. Oh, warte, ich habe hier die ganze Kandidatenseite. Sekunde. Oh, ich habe noch was Erfreuliches. Mal eben die Links raussuchen. Welchen Kandidat meintet ihr denn? Den von gestern, den Typen? Mit dem YouTube-Video? Der, genau den. TheNewSociety.de. BTF? Ja, wie gesagt, ich habe noch was Erfreuliches. Habt ihr das mitbekommen, dass irgendwie, in letzter Zeit, also einmal habe ich was bei Abgeordnetenwatch.de gefunden, einmal was bei Netzpolitik, dass Herren aus der CDU nicht mehr für eine Direktkandidatur aufgestellt werden. Der eine ist der, wie heißt er gleich, Siegfried, glaube ich, Kauder? Genau. Siegfried oder Volker? Siegfried. Das ist der mit dem, ja, wie machen wir das Internet platt? Warnmodell und so. Und der andere, das finde ich viel, viel tollerer, weil wegen inhaltlich und so. Das ist der Rolf Koschorek, ja, kannte ich vorher nicht. Der wurde aus zwei Gründen wohl angeblich nicht mehr gewählt. Und das erste ist, er sei zu selten im Wahlkreis. Und das andere, er hätte ja so hohe Nebeneinkünfte. Und das beides in Kombination würde ja irgendwie ein komisches Licht auf sein Verständnis eines Abgeordneten werfen. Und deswegen haben sie ihn nicht mehr gewählt. Ist das der Typ mit der Agentur, wo er dann auch mitwirkt, dass er ja hier Türöffner zu politischen Entscheidungsträgern und so ist? Ich glaube, das war noch ein anderer. Der Typ, der Türöffner aus Bochum oder welchen meint ihr? Ach nein, der Abgeordnete, genau. Der hat dann vielleicht mal gut Geld. Als Türöffner? Ja, Türöffner zu Politikern. Wenn man die richtigen Provisionen nimmt, wird sich lohnen. Habt ihr jetzt alles Video geguckt oder wie? Nee, meine Schmerzgrenze ist dann doch noch zu niedrig. Ihr Lieben, ich bin raus für heute Abend. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss. Tja. Oh, Timeline sagt, Tatort war doof. Aber, ne? Eigentlich müssen wir den wählen. Den müssen wir voll dankbar sein, ne? Wie meine erste Apodie-Irgendwas-Internetaktion NRW zur rot-grünen Minderheitsregierung verhalf. Hat er gut gemacht, oder? Also ich habe Tatort ausgefiltert bei mir, aus meiner Timeline. Aber die bekommen 300 Leute zu einer Aufstandsversammlung. Also das solltet ihr unbedingt lesen, das ist cool. Ja, die Seite ist geil. Die ist fast so geil wie die E-Mails von den Verrückten, die ich seit meiner Direktkandidatur kriege. Wie, hast du da extra die NRW-Liste abonniert? Nee, einen habe ich auch gesperrt mittlerweile und einen anderen habe ich einfach nur irgendwie Leckmeme so zurückgeschickt. Irgendwelche ewig langen Verschwörungsdinger. Du wolltest nicht ein bisschen was vortragen aus den E-Mails? So zur allgemeinen Erheiterung? Ich schau mal, ob ich sie finde. Ich hoffe, das war jetzt eine gute Anregung. Aber das war's ganz bestimmt. Aber ich finde das ganz lustig. Ich bin ja eindeutig kein Direktkandidat, auch nur bis jetzt nicht gewesen. Aber ich kriege irgendwie auch immer so ab und zu, so alle paar Wochen, mal eine komische Mail von irgendwem und weiß nicht, wie ich zu der Ehre komme. Yes, we can. Hast du auch schon E-Mails bekommen, in der dir jemand schreibt, dass er die Lösung für die Euro-Krise hat? Nein, also ich habe jetzt hier E-Mails nur gekriegt von dem Bibel Günther an poststelle.köln@polizeinerw.de, cc, Poststelle irgendwas, dann bvinfoverfassungsschutz.de, Poststelle generalbundesanwaltschaft.de und mail@bka.bund.de. Und irgendwie 1000 andere Leute dann halt noch im BCC mit drin. Ich glaube, der hat bestimmt aus Versehen an sein ganzes Adressbuch geschickt oder so. Und das Geile ist einfach, die E-Mail an sich ist Also der schreibt zwischendrin einfach mal rot, dann schreibt er klein, dann schreibt er klein und rot, dann wieder groß. Ist doch schön, ich habe meine E-Mail mit 10 verschiedenen Schriftarten, 10 Farben vorbereitet. Die wollte ich mal irgendwann über irgendeine Mailingliste schicken. Also wir stellen fest, ihr habt alle noch nicht rausgefunden, dass man die HTML-Ansicht ausmachen sollte. Da kann man sowas doch nicht richtig genießen. Hier, ich habe mal hier einen schönen Absatz, wenn ich mal kurz vortragen darf. Und in NRW wird man sich ohnehin langsam darauf einstellen müssen, dass die evangelische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft die Love Parade-Opfer bestellt hatte, um sich erfolgreich als fürsorgliche Mutter der Nation profilieren zu können. Absatz. Die Juden waren damals wie heute wirklich rücksichtslose Geschäftemacher. Punkt, Punkt, Punkt. Wow. What? Wer? Das ist aber schöne Scheiße. Ich finde das cool, dass das direkt an die Polizei NRW ans BKA und dann Verfassungsschutz schickt. Das macht er doch super. Ja, liefert sich direkt selber aus. Also wenn wir es alle so machen würden, hätten wir viel weniger Probleme. Die könnten wir dann direkt alle einkassieren. Das ist echt zum Kotzen, wirklich. Also ehrlich, ich... Was denn? Also wenn wir jetzt hier eine Hitparade der antisemitischen Äußerungen haben, dann hätte ich auch noch eine. Gerne. Aber das kennt ihr wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendjemand TM auf Twitter, so nach dem Motto, er wäre ja gar kein Antisemit, nur weil er irgendwie mit der Politik Israels nicht einverstanden ist und ihm der Jude an sich unsympathisch sei. Ach. Möchte jetzt... Ja. Kevin Barth aus dem KV Heidenheim. Klar, kennen wir. So, das ist so ähnlich, wie wenn man so eine Mail an den Verfassungsschutz schreibt. So. Ich kann mich erinnern, als diese Geschichte hochkochte. Da war der hier mit mehreren Bundes- und Landesvorständen in dem Kanal, da haben die den richtig bearbeitet. Der ist anschließend von seinem Amt zurückgetreten. Aber der ist immer noch hochaktiv vor Ort. Lassen die denn aktiv sein? Ich sagte, wenn ich hier... Nein, sage ich nicht. Wäre ich in einer Position, in der ich es machen könnte, ich würde Leute anrufen und ihnen Austrittserklärungen zuschicken. Das kann auch jeder machen. Ja, das wäre eigentlich, glaube ich, auch ein konstruktiver Umgang mit solchen Leuten, wenn die dann über Twitter massenhaft Links zum Austrittserklärung zugetwittert bekommen, oder? Genau, jeder schickt ihm eine Mail und zwischendurch mal anrufen und dann. Ja, weil manche Leute haben ja kein Twitter. Oh! NRW-Mailingliste. Nee, ÖA-Liste. Eine Mail von Ingo. Liebe Ottler, wer bist du eigentlich, dass du dich auf ein solch hohes Ross setzt? Ingo. Ich finde das schön. Ja, ich habe schon überlegt, ob man da adäquat drauf antworten kann. Habt ihr mitbekommen? Andererseits. Habt ihr mitbekommen, dass sie gestern oder vorgestern Dave Kay geschrieben hat, er soll die Klappe halten? Das ist die Geschichte mit dem unter den Teppich kehren. Das Einzige, was ich an Ingos Mail jetzt nicht so da wahnsinnig positiv fand, also ansonsten fand ich sie natürlich toll und super, aber. Sorry. Nein, aber das überhöht die gute Ottler natürlich. Ne? Ich meine, die ist ja vollkommen unwichtig. Sie ist nicht mal Mitglied der AGÖA. Sie postet nur auf der Liste ab und zu. Keiner nimmt sie ernst. Alle pfeifen drauf. Ne? Und er fordert ausgerechnet von ihr so eine Entschuldigung und Rücknahme, als wäre sie irgendwer, ne? Bei dem irgendwie den das interessieren würde, ob der irgendwie was zurücknimmt oder sich entschuldigt oder fordert jemanden aufzuknüpfen oder auszuweiden oder. Ne? Denn. Ja, dann müssen wir jetzt auch erklären, warum sie sich entschuldigt. Ja, weil sie gefordert hat, dass diejenige Fraktionsmitarbeiterin, die eine gewisse Stellungnahme der Fraktion veröffentlicht hat, sich für diese Stellungnahme entschuldigt. Öffentlich. Und dass sie Kiel geholt wird. Genau. Nee, sollte das dafür Kiel geholt werden. Wobei man das als notische Piratenmetapher noch zur Not durchgehen lassen könnte. Apropos Mitarbeiter-Fails, guckt euch mal an, wer den Tweet vom Dietmar gefäfft hat. Ja, das Schlimme an der Aktion mit dem Kielholen war ja, dass er sich von, ich glaube, mittlerweile 4 verschiedenen Leuten nicht hat erklären lassen wollen, dass das nicht ein persönliches Statement dieser Mitarbeiterin ist. Sondern, dass diese Mitarbeiterin unter Umständen dafür bezahlt wird, Dinge, die sie bekommt, auf die Homepage zu stellen und dann nicht schuld dran ist, wenn da Blödsinn drin steht. Aber ich meine, das ergibt ja auch gar keinen Sinn, also wer wird denn sowas machen? Wer ist denn da jetzt der... Genau, klär uns mal auf, wer hat gefaved. Ja, also ganz viele, ich meine irgendwie 8 Leute oder so. Ich kann es jetzt aber nicht einem Mitarbeiter zuordnen. Dann sag doch alle 8, stellen wir die gemeinschaftlich in den Pranger. Das ist aber gemein. Musikbärchen, LK, No Drama, Bad Akte, Polarity, Zurecht, Dennis Badniewacz, Pascal S., Chappie Bexton, Daniel Bayer und Tobias Abeling. So, Kaimi, wer ist denn jetzt von denen der Mitarbeiter? Ich habe nicht den Hauch eines Schimmers, eine Ahnung. Ja, das ist ein bisschen... Oder meinst du die Retweets? Ich meinte die Favs, weil die Retweet doesn't mean endorsement, aber Fav heißt ja, dass man den gut findet. Ja. Tja, was soll man dazu sagen? Vielleicht favt man den ja auch nur, um ihn wiederzufinden, um bei der nächsten Aufstellungsversammlung zu fragen, was das denn sollte. Ah, oh, schöne Ausrede. Stimmt. Wobei sich das wahrscheinlich nicht lohnt, denn bis dahin wird es bestimmt noch genug Gelegenheiten geben, sich sowas zu merken. Aber kann er sammeln und dann die gesammelten E-Mails oder so vorlesen? Genau. Macht mal eine persönliche Vorratsdatenspeicherung mit Screenshots und so. Das macht das Landesschiedsgericht in Sachsen, glaube ich, oder hat es gemacht? Vorratsdatenspeicherung? Von allen Piratenaccounts oder was? Vorabermittlungen ohne Auftrag. Oh, das klingt nach Popcorn, erzähl uns mehr. Also von Schnatja aus dem Erzgebirge wurden durch Mitglieder des Landesschiedsgerichts in Sachsen Screenshots von ihren Tweets gemacht, damit man sich später eventuell gegen sie verwenden kann. Oder so ähnlich. Vor der Zeit. Habt ihr übrigens den Tweet von Johnny Nogo gelesen? Der ist sehr häufig retweetet worden. Der Tweet von Lawfox zeigt mal wieder, dass Juristen maßlos überschätzt werden, was politische Intelligenz und Integrität angeht. Das kann ich so nicht unterschreiben. Wer überschätzt die denn? Vielleicht habe ich auch nur eine besonders schlechte Meinung von Juristen, ich weiß es nicht. Magst du Wachschafter nicht? Weiß ich nicht. Ne, ich kenne sie noch nicht genug. Bist du nicht auch Jurist? Also ich finde Wachschafter als Person ganz nett eigentlich. Sie hat eine freundliche Persönlichkeit. Das kannst du jetzt auch nichts anderes sagen, wenn sie dabei komm, ist. Komm, heute mit meiner positiven und konstruktiven Art habe ich es jedenfalls geschafft, sie öfter zu einer Wortmeldung hinzureißen als je zuvor. Das ist doch eine tolle Sache. Und sie hat das perlend gelacht. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Tschüss und gute Nacht. Yes, we can. Tschüss. Lischen Anträge. Ciao. Ciao. Ciao, Holger. Ciao. Also nur mal hier so nur zum Verständnis, ne, wer vorzeitig geht, bekommt natürlich nicht die volle Aufwand. Meinst du 5.000 Euro? Wieso ist die Entschädigung? Psst, keine Zahlen, sonst werden noch andere Leute... Wieso, das ist doch der normale Satz für eine halbe Stunde Podcast. Ich bin die E-Mail von dem Verrückten nochmal durchgegangen und er hat sogar eine Seite, die ich euch nur empfehlen kann. www.aau7@.de Ist auch göttlich und Webdesign-Preis verdächtig. Die Schmerzen. Super, wir sollten alle Webseiten so gestalten, denn ist auch die Piratenseiten alle. Piratenpartei.de in dem Design, das wäre toll. Ich wusste es. Wenn man sich den Quelltext anschaut. Metaname Generator Content NetObjects Fusion 502 für Windows. Ja, dann kommt sowas raus. Aber es ist immerhin schon HTML 4.0, so alt kann es gar nicht sein. Und da drin ist ein Link auf C-Dokumente, Günther, lokale Dateien, Temp, irgendwas. Ja, das ist super klug, weil jeder diese Datei ja hat. Ich hätte jetzt noch ein Thema, auf das man eine schöne Überleitung von augenkrebserregenden Webseiten machen kann. Ich habe noch eine zweite. Wegen positiver Energien. www.piratenwirken.de. Ich mache jetzt einfach mal ganz dreist Werbung dafür. Mit Bindestrich oder so? Mit Bindestrich, ja. Finde ich auch nicht. Piraten-wirken? Ach, ich hab's gefunden. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, sämtliche Erfolgsmeldungen unserer Partei dort zu verewigen. Ja, da steht ja schon viel drin. Ja, und das ist toll. Wie ist nochmal das URL? Piraten-wirken.de. www.pixelbook.de, wo bisher genau 2 Einträge drin sind. Ist ja auch erst seit heute online. Und Piraten wirken, weil www.was-piraten-bereits-für-dich-getan-haben.de zu lang war. Das ist eine super Idee. Die Links dürfen nicht so sein, dass man sich die nicht merken kann. Wenn man sich die merken kann, dann werden die auch aufgerufen. Ich finde das toll. Und vor allen Dingen, da sind ja auch ganz viele weiche Faktoren. Zum Beispiel, jeder labert von Transparenz, Thema Steinbrück und Nebeneinkünfte wäre ohne uns niemals ein Thema geworden und so weiter und so weiter. Und das kann man natürlich dann nicht so unbedingt da reinschreiben, aber deswegen stimmt's doch. Ja, also ich würde das auch da reinpacken. Genauso wie wenn irgendein Stadtparlament jetzt Streaming beschließt ohne uns. Das ist ein Ding, das haben wir auf die Tagesordnung gebracht und da können wir sagen, ja schaut mal, was wir auch machen, wenn wir nicht im Parlament sind. Einfach nur dadurch, dass wir da sind. Oder die CDU. So schon mal Vorbereitung auf die 4,8% für die Bundestagswahl, oder? 10 bis 15. Promille. Ihr seid alle viel zu positiv, das müssen wir euch noch abtrainieren. Ich nicht. Was haben diese Leute je für die Partei getan? Welche Leute? Ja, die Römer. Ach. Die Römer, die sind doch in Rom oder die Toten. Julius Caesar meinst du oder eher... Die ganzen Aquädukte gebaut haben, die ärztliche Versorgung, die Lebensmittel. Aber davon abgesehen, haben die noch nie irgendwas für uns gemacht? Ja. Doch, sie haben das Christentum hier eingeführt. Dafür gesorgt, dass das Christentum hier sich festsetzt. Ja, ist es jetzt gut oder schlecht? Gut, das Christentum hat unsere Kultur stark beeinflusst, allerdings sollte man, ja, es kann verschieden sehen. Ja, du meinst, so schön Juristendeutsch, das muss man differenziert betrachten. Genau. Oder Backschafter? Apropos differenziert betrachten, ich habe gedacht, man könnte das ja mal machen. Man erinnert sich vielleicht noch an die Aktionen, dass von unserer Bundesschatzmeisterin über diverse Landeslisten lief, ja, eure Schatzmeister sind doof und geben uns keine Daten und deswegen sind in NRW nur 7 Leute akkreditiert bisher. Oder können sich akkreditieren. Da habe ich gedacht, man könnte ja mal so einen Podcast machen. Ne? Und ja, ich hätte das auch gemacht, nur von unserer Bundesschatzmeisterin habe ich bis jetzt so gar keine Rückmeldung bekommen. Und unsere Landesschatzmeisterin hat sich immerhin nach einiger Zeit zurückgemeldet und dann nicht mehr gemeldet. Und dann habe ich nochmal nachgefragt und die hat jetzt leider keine Zeit mehr dafür. Und das ist auch schade. Ja, ist blöd. Ich höre ja so gern, dass Grillen ist. Da sind so viele Zuhörer, sollen wir die mal hochziehen? Ja, mach mal. Die wollen doch gar nicht hier rein. Das ist nicht mein Problem. Ah, der Wirkungstreffer ist da. Der Wirkungstreffer ist da und er hat mich gar nicht zurückgerufen. Hallo. Die waren nur geparkt und wollten hier Radiomode haben. Was könnt ihr? Könnt ihr auch in dem Kanal haben? Ja, sorry. Hi, übrigens. Ich war ein bisschen im Ausnahmezustand. Und ich hatte heute meinen piratenfreien Tag. Das ist übrigens der Wirkungstreffer, der jetzt doch keinen piratenfreien Tag hat. Ja, so abends brauche ich dann doch mein Radioprogramm. Entschuldigt, wenn ihr wenigstens den Chatkanal offen lasst, dann seid ihr nicht komplett von der Umwelt abgeschnitten. Aber wir haben noch nicht mal 2 Stunden, hat denn keiner mehr was zu berichten? Unser Fass. Ich weiß nicht, ob der Janis irgendwie von der gestrigen KMV berichten möchte? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Da ist nur ein Schiedsgerichtsverfahren im Raum. Ich würde mich dazu gerne bedeckt halten. Wir haben hier halt ein neues Kreisbüro gewählt. Ach, die Geschichte. Ich habe mir sagen lassen, wenn man jemanden abwählen möchte, sollte man das am besten so organisieren, dass das nachher nicht anfechtbar ist. Ach! Moment! Den notiere ich mir und hänge ihn mir an die Wand. Das solltest du vielleicht mal den Leuten in deinem Kreis in Ruhe erklären. Ja, Gott sei Dank bist du da, der es mir jetzt erklärt, dass ich es ihnen weiter erklären kann. Also ich musste mich ja echt beherrschen heute Mittag, das so auf eure Mailingliste zu schreiben. Okay, Jungs, ich gehe mir weiter Matlock ansehen. So schlimm, alles klar, tschüss. Ja, irgendwie gehen uns ja eh gerade so ein bisschen die Themen aus, habe ich das Gefühl. Ja, wir wollen nichts Ernsthaftes machen und hier sind immer nur ernsthafte Themen. Okay, was haltet ihr denn von den Plakaten in Niedersachsen? Das hatten wir schon mal. Ich finde das Plakat, wo drauf stand Drogen und mit diesem abschreckenden Mann im Hintergrund, das fand ich richtig klasse. Landtag. Also. Ja, aber es gibt da, Also ich fand diese Version mit dicke Titten besser. Die kenne ich nicht. Ja. Hört sich aber interessant an. Das glaube ich dir. Mein erster Retweet von Ines Schorsch und Ingo Schneider. Was hast du denn verbrochen? Lies es. Folgst du mir etwa nicht auf Twitter? Ach, du bist ja gar nicht bei Twitter. Du bist ja bei dieser Außenseiterplattform. Sorry, kurzer Rückfall. Ich finde das toll, dass der Cammy bei Identica ist und sich als super datenschutzbewusster Nerd und Hacker präsentiert. Plus eins. Was heißt hier präsentieren? Ja, wo ich Twitter, da präsentiere ich mich. Aber dann muss man dann das natürlich berücksichtigen und ihm da aushelfen. Warte, kurz eben schnell. Ich werde dir den Tweet von mir raussuchen. Kann jetzt ein ganz kleines Sekündchen dauern. Aber die Pausen können wir ja hinterher mit dieser automatischen Funktion rausmachen und das ist ja super. So, ich habe getwittert. Das erste, das haben sie aber nicht retweetet. Ich habe getwittert, das eine Leck-Tweet ist das andere Godwin. Yes, we can. Yes, we can. Aber das meinte ich nicht. Ich habe getwittert und das wurde retweetet von Ines Schorsch und Ingo Schneider. Leider noch nicht gefaved, aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Ich möchte jetzt bitte, dass die ganzen Berliner sich jetzt auch hinstellen und DS Lawfox verteidigen, weil er sich nicht verbiegt und so. Das finde ich gut. Das sollten die mal machen. War jetzt die Ketzerei des Abends. Als quasi doppelt gemoppelt, von hinten durch die Brust ins Auge. Ketzer plus Ketzer gibt nicht mehr Ketzer oder so. Die wissen jetzt nicht, was sie denken sollen. Das wird ihnen die Hirnwindung derart verknoten. Dann fangen sie an, aus den Ohren zu rauchen und fallen um. Ich kann nur empfehlen, mehr Qualitätstweets wagen. Also meine Tweets sind alle qualitativ hochwertig. Beginnt das auch nicht bei Twitter? Beginnt das mit dem Nichtverbiegen erst dann, wenn er jetzt sich das zur Gewohnheit macht und das häufiger tut? Ja, davor, der war auch gut aus Orts. Da habe ich dem DS Lawfox nämlich getwittert auf seine Stellungnahme so und so und das wäre ja so und so, ne? Er hat ja geschrieben auf Twitter, die Sache ist einfach so, Doppelpunkt. Irgendjemand schreibt jüdischer Friedhof und Israel in einen Satz, Punkt. Ein anderer schreibt Antisemit, Punkt. Peng, Ausrufungszeichen. Habe ich ihm drauf geschrieben und jeder weiß das vorher. War also quasi dein Leck-Tweet. Aber positiv, gemeinsam kriegen wir das hin. Yes, we can. Yes, we can. Können wir das bitte zum Wahlkampfslogan machen? Das eine Leck-Tweet ist das andere Godwin? Ich glaube, das verstehen die ganzen Offliner nicht. Nein, ich meine, yes, we can. Das ist zwar nicht originell, aber immerhin gucken. Wir machen das schön deutsch. Ja, wir können. Ja, wir können los, alle. Ihr müsst mitmachen, Mensch. Lasst euch doch mal anstecken von meinem Optimismus. Also diese Leck-Tweets sind ja völlig ausgelutscht. Ja, jetzt, oder? Die waren eigentlich letzte Woche. Wir müssen uns jetzt ein entsprechendes Wort für DS Lawfox seinen Faschot wieder einfallen lassen. Also meine Frau meint, wir sollten ja, wir können verbinden mit der brennenden Weltkugel von vorhin. Ja, wir können die Welt anzünden. Deine Frau ist ein Genie. Wann bringst du die eigentlich mal endlich mit hier auf Mumble? Ich bin doch schon da. Herzlichen Glückwunsch. Und dann direkt in dieser Runde. Oh je. Ich glaube, die Austrittsformulare sind direkt auf der Haupt-Wiki-Seite zu finden. Diese Runde ist natürlich vollkommen repräsentativ für die gesamte Partei. Ja. Wir sind die Besten der Besten. Der yes, Besten. Sir! Ich dachte, hier ist jetzt die Landesliste für die Bundestagswahl gerade. Also ich werde nicht antreten. Ich muss weg. Warum? Ach, das ist ein Scheißthema. Ich meine, du guckst dir diese Liste an und denkst dir so, wer sind diese Leute und was haben sie bisher getan? Und wissen Sie, auf was Sie sich da einlassen? Ja, ein paar kenne ich von der Liste. Den Volker Axel zum Beispiel, ne? Von dem konnten wir uns ein Bild bilden. Eine Meinung, wollte ich sagen, egal. Bitte deine Meinung, ja. Ah, das ist ein guter Tweet, den retweete ich. Ich bin übrigens sehr gespannt auf die Kandidaten-Podcasts. Und ich bin sehr gespannt darauf, welche Kandidaten alles keine Lust drauf haben, einen zu machen. Einen Podcast? Ja. Willst du die schon mal vorgrillen? Ja, ich bin da nicht drin, Nini. Aber Werbung, das Krähennest, beziehungsweise eine Teilmenge des Krähennests, vier Leute, die sich freiwillig dazu bereit erklärt haben, sich das anzutun, bieten ja an, mit allen Kandidaten, die das möchten, einen Vorstellungspodcast zu machen. Falls das jemand noch nicht wusste. Und ja, ich weiß nicht, also ich finde, das ist auch schon wieder sowas, wenn ich schon keine Lust habe, mich 20 Minuten hinzusetzen, einen Podcast zu machen. Ja, das ist ungefähr so ähnlich, als wenn ich mich auf der Landesliste eintragen möchte und dann feststelle, oh, ich habe noch gar kein Wiki-Profil, ich leg mal schnell eins an. Ja, okay. Aber was willst du denn mehr? Das ist doch noch okay. Es gibt ja auch Leute, die ihre Kandidatur im Spiegel ankündigen. Das ist, ja, das war keine gute Entscheidung von ihm. Soll ich das was zu sagen? Ich weiß. Es ist schwierig, sich über einen Kandidaten auszusprechen, der an und für sich recht beliebt ist. Aber man sollte auch Fails doch ruhig zu Worte bringen. Ich denke mal, die größeren Fails von einigen Kandidaten werden ja auch nochmal zur Sprache kommen. Ja, okay, ich werde dazu nichts sagen, denn das wird wahrscheinlich... Also ich habe mit ihm am Freitag am Stammtisch geredet, aber ich denke, das Thema wird es wahrscheinlich auch nochmal im Kandidaten-Podcast geben, den er machen wird, und deswegen sage ich da jetzt nichts zu. Ah, okay. Und immerhin redet Dossos gut über einen Düsseldorfer. Ja, ich bin ja quasi Ehrenmitglied des KV Düsseldorfs. Wusste ich noch gar nicht. Er ist auch bei uns in Bochum Ehrenmitglied, habe ich gehört. Hast du ein Protokoll für die Entscheidung? Das würde mich jetzt interessieren. Also ich bin ja mehrmals vom Düsseldorfer Vorstand gefragt worden, ob ich nicht den KV wechseln will. Ja, da haben wir übrigens auch gerade einen sehr lustigen Fall. Ich mache das mal voll anonymisiert. Also wir haben eine Person, die wir haben also am 8.12. haben wir KMV, wir müssen einen neuen Vorstand wählen, und wir haben eine Person, die gerne antreten möchte. Problem ist nur, wenn man in einem Gebiet wohnt, in dem es keinen KV gibt und immer in Düsseldorf ist, dann kann man natürlich den KV wechseln. Dummerweise steht in der Landessatzung immer zum 1.1. und der 1.1. ist noch nicht. Wir sind Piraten, das geht schon. Hört doch mal bitte auf, irgendwie immer euch so sklavisch an diesen Papierkram zu halten. Das geht. Die KMV, also die KMV ist doch zum 1.12., richtig? Oder 2.12. Oder so. Ja. Also mein Vorschlag ist ja ganz einfach. Wir sollten einfach diese Person wählen, dann die KMV anfechten, dann wird die halt gekillt, und dann haben wir 4 Wochen Zeit, um zur neuen einzuladen, und dann ist ja schon 2013. Ja, ja. Das ist, mach dich mal. Also ich kenne das Problem, ich habe da schon auch von gehört. Ich weiß auch, um wen es sich handelt. Insofern, das ist kein Problem. Macht euch mal keinen Kopf. Außer wir haben demnächst irgendwelche Prädikatsjuristen wie in Dingens da, in Niedersachsen. Erzähl uns mehr. Ja, es gibt ja bekanntermaßen Leute in Niedersachsen, die auch öffentlich und auch auf Mailinglisten und auch bei durchgereichten Schriftstücken an die Landeswahlleitung und auch an andere Parteien im Niedersächsischen Landtag erklärt haben, dass ihr Ziel ist, dass die Piraten Niedersachsen nicht in den Landtag kommen. Ach genau, wir sollten schon mal ausmachen, wer denn bei uns hier die KMV anfechten wird. KMV-Aufstellungsversammlung meine ich. Wo wir gerade bei Prädikatsjuristen sind, habt ihr den letzten Tweet von Korax gesehen? Ist er auch Prädikatsjurist? Nein, über den Prädikatsjuristen mit der Pressemappe. Ach, der Notar. Irgendwas mit konspirativer Kandidatenvorstellung. Weiß da jemand Näheres? Jo, ja, ach, der hat's doch eh nicht gepackt. Der ist doch nicht in den Vorstand Sachsen gewählt worden. Der ist komplett durchgereicht worden. Der Netznotar. Wiki... Habe ich vergessen, Notar 1957 oder so. Das ist der mit der Pressemappe. Ja, ich kenne den. Ich frage mich jetzt nur, was Korax meint, ob da irgendwie neues Popcorn schon wieder unterwegs ist, was man noch nicht kennt. Ich bin auf Wilhelm Schumacher, unseren vormaligen Gensek, mit dabei, der hoffentlich bald wiederkommt. Gespräch mit meiner gemeinen Mitbewohnerin. Sie, ich habe was Interessantes gelesen über die Piraten. Er, oh Gott, der Karibik. Ich glaube, das musst du mal erklären für... Warte, ich paste einfach den Link in den Channel. Pass Menschen, auf, ich bin ja serviceorientiert. Apropos, ich muss das übrigens anprangern. Der Notar, der hat auf seinem Wiki-Profil seine Pressemappe nicht verlinkt. Aber er kandidiert für die Landesliste in Sachsen. Ja. Er musste also, er hat die Mappe ja, meine ich, soweit ich weiß, offline genommen, weil er ja gegen Urheberrechte von Piratenfotografen verstoßen hat, indem er da einfach Bilder genommen hat. Ach. Aber wir sind doch für Urheberrechtspiraterie, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Einmal mit halbwegs begabten Amateuren, ne? Nein, das Geile war ja, wo der Urheber von den Bildern dann bei ihnen angerufen hat, um zu fragen, was das überhaupt soll und so, weil die sind zwar unter CC-Lizenz, aber man kann ja wenigstens mal nachfragen und dergleichen. Man muss ja nicht nachfragen, man sollte nur sagen, von wem es ist und unter welcher Lizenz es steht. Das wird ja eigentlich. Ja, okay. Hätte auch gereicht, aber er hat halt angerufen, ne? Und dann hat er jetzt den letzten Teil am Abend wohl die ersten Worte von ihm, wer ihn denn überhaupt dazu bevollmächtigt hat, das jetzt nachzuvollziehen. Muss ich mir jetzt selbst eine Vollmacht schreiben, wenn ich meine Rechte durchsetzen will? Das ist cool, das mache ich auch gleich. Ja, ja, musste scheinbar. Ah, komm, irgendein Skandälchen fällt euch doch bestimmt noch ein. Was, wieso? Warum denn? Warum sollen wir über Skandale nachdenken? Das ist überhaupt nicht positiv. Hm, stimmt. Aber lustig. Ja, aber irgendwie so richtig viel war ja nicht die letzten Wochen, ne? Wir haben alle damit die Zeit, Anträge zu lesen. War immer das Gleiche, also wirklich die Vielfalt ist so ein bisschen verloren gegangen. Gibt es beim BPT Clubmate vor Ort? Also vom Caterer meine ich. Ich brauche mal ein kurzes Meinungsbild. Monika Pieper hat sich zu Wort gemeldet in der AGUA, in diesem Ottler beschuldigt Pressereferenten-Thread. Soll ich dazu schreiben, Leute, ja, bitte, nehmen Ottler nicht so ernst? Ich tue es auch. Ich sehe schon, es herrscht riesiges Interesse. Ich suche gerade den Thread raus. Welcher ist es denn? Die Mail von gerade eben. Ja, ich habe das ja nur im Sync-Forum. Was ist denn der Betreff? Re-Entschuldigung notwendig, Raute Wirsen 20. Kann sein, dass das Sync-Forum mal wieder noch nicht angekommen ist. Ich habe hier Ingo Schneider zuletzt. Genau, und darauf ist eine Antwort. Also ich habe noch keine. Egal, wir waren bei Skandälchen. Fällt hier mal noch einer ein oder müssen wir einen generieren? Irgendwas mit Bällebad-Porn? Oh, das erinnert mich daran, dass ich heute vergessen habe, irgendwas mit Kondomen in die Welt zu blasen. Dann nehme ich ausnahmsweise irgendwas mit Bällebad. Haben wir irgendwas zur Flauschcom Neues? Also sie hat viel Geld gekostet. Ja, das wir aber nicht bezahlen müssen. Wahrscheinlich nicht. Tja, aber wenn es was Gutes ist, dürfen wir auch was Altes nochmal neu aufwärmen. Das ist doch nicht unter den Gutes Tisch bleibt. Ach, ist das nicht ein alter CD-Erfolgen? Soll ich das unter den Erfolgen aufnehmen? Party gefeiert, nicht dafür gezahlt? Hamann? Genau, ich habe noch eine Mail, die habe ich sogar noch nicht gelöscht. Wir waren ja gerade bei komischen Mails, die man von irgendwem geschickt bekommt. Ich habe eine Mail bekommen von einem Herrn Fischer. Und zwar einen Sachstandsbericht zur Gründung eines sozial-progressiven Piratenkreises als Zusammenschluss von politisch gleichgesinnten Piraten. Heißt der mit zufällig Udo mit Vornamen? Da kann ich jetzt leider keine Aussage zu machen. Und ist der Mitglied in AG Friedenspolitik? Keine Ahnung. Das sind doch die, die das mit dem... Das ist AG Friedenspolitik so wie Ministerium für Liebe, oder wie war das? Genau. Ach, dazu äußere ich mich nicht im Stream. Das ist kein Stream, also los, sprich. Nö. Lest euch einfach deren Anträge durch und packt euch selber einen Kopf, wenn ihr versteht, was da steht. Siehst du? Und da ist der Nachteil, wenn solche Anträge hinten überfallen. Ich finde das nämlich toll, wenn Leute auf die Bühne gehen vor 3000 Leuten in der Halle und, keine Ahnung, nochmal 5 Leuten im Stream und sich so richtig selbst zum Affen machen. Das finde ich auch immer geil, wenn irgendwelche komischen Mails auf einer NRW-Liste auftauchen, die das auch Ich habe einen Antrag zu Israel-Palästina-Positionspapier 039 über mehrere Jahre mit sehr vielen Leuten besprochen und der ist ganz okay. Und wenn der behandelt werden sollte, ist wahrscheinlich das Gegenpapier davon von den Freunden des gepflegten Friedens bei anderen sicherlich als Alternativantrag drin. Das heißt, wir sollten das dringend machen. Das ist gut. Also, das geht ja auch schon Richtung Popcorn, oder? Ja, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil einfach ein paar Dinge einfach versteckt sind, in deren Anträge scheißt und mein zweiter Monitor ist gerade ausgefallen. Ich muss unter den Tisch kriechen. Ich habe zu der AG irgendwann mal auf der lokalen Liste in Dortmund gesagt, egal was für einen Antrag die stellen, die können sagen, wir wollen den Weltfrieden, ich würde ihn trotzdem ablehnen, weil so viel Scheiße, wie da einige Leute von denen sonst von sich geben, traue ich denen einfach nicht. Und ich gehe davon aus, dass da irgendwas zwischen den Zeilen drin steht, wo man sich dann hinterher wundert, huch, was haben wir da jetzt beschlossen? Für mich jetzt als jemanden, der sich nicht in dem Gebiet unbedingt auskennt in der Thematik. Ja, also ich mache das jetzt mal ein bisschen sachlicher. Was ist die Ursache von Konflikten? Und das müssten die Leute, die Frieden wollen, auch erst recht wissen. Die Ursache von jedem Konflikt ist, dass man jemanden etwas auffordert zu tun, was er sonst nicht tun würde. Und wenn du einen Antrag schreibst, in dem du forderst, dass ein Land doch mal eben auf einen bestimmten Teil seines Territoriums verzichten soll, dann ist das ein Konflikt. Und wenn du das nicht reinschreibst, sondern verklausulierst, dann ist es einfach eine ganz üble Nummer. Also wenn wir gerade von Bayern reden und die Bundesrepublik soll den Teil mal abgeben, dann ja, das fände ich eigentlich gar nicht schlecht. Das wäre kein Problem, wenn es eine Volksbefragung gäbe und die Leute sagen würden, wir wollen ein unabhängiges Bayern. Das würde sogar mit den Zielrichtungen der Piratenpartei übereinstimmen. Ja. Aber dieser Udo kommt aus Essen, oder? Von dem. Wohin geredet Sicher du? Udo, was für ein Essen. Du hast doch von Udo geredet, oder? Fischer ist der, nur Fischer, genau. Kommt aus Essen zufällig? Keine Ahnung. Der hat nämlich. Ja? Keine Ahnung, sagte ich. Ansonsten ist es UFI 2000 im Wiki. Hat seine Telefonnummer veröffentlicht. Ja, das interessiert mich nicht. War das jetzt eine Nein, das ist, Aufforderung? lass die Leute machen. Ich sehe da ganz viel manipulatives Gehabe, die AG Frieden zu nennen und in Wirklichkeit ja, solche Staats, also weißt du, irgendwie Friedenspolitik ist nicht, Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Ganz einfach. Also ich frage mich immer noch, was ein sozial progressiver Piratenkreis sein soll. Kann mich jemand aufklären? Sind das nicht die BGEler? Keine Ahnung, da ist ein Link zu so einem Pad drin, wo Ergebnisse drinstehen sollen und Oh das ja, war das das sind nicht mehr. die BGEler, die hätten da was reingeschrieben. Aber stimmt, da steht was von AG Friedenspolitik, Also ja. die Leute, die nie irgendwas schreiben, ist die sogenannte AG Gemeinwohlökonomie. Die schreiben keine Protokolle, die treffen sich auch nie im Mumble, die schreiben keine Pads. Aber die Ja, haben echt ja super, finde ich vorragende auch. Anträge. Also Wahnsinn. Zitiert doch Och, mal, das wäre mal Parallelgeld spannend. einführen, damit für bessere Bildung, zum Auslandsaufenthalte ansparen und so. Oder Bildungslotterie. Also jetzt nicht Lotterie von Ausbildungsplätzen oder Schulplätzen oder Masterstudienplätzen oder so, sondern Lotterie, deren Geld dann direkt irgendwie in die Bildung fließt, glaube ich. Aber nur die Parallelwährung, keine echten Euros. Weil dann, wenn man die Parallelwährung einführt, dann mehrt sich der Reichtum von ganz allein. Da muss man den Reichtum gar nicht umverteilen. Ja, wenn es Menschen als Zahlungsmittel akzeptieren, dann mehrt sich der Reichtum. Das stimmt. Eine Währung hängt ja, die Stabilität einer Währung hängt Ja, ja von der genau wie bei Akzeptanz ab. einem sogenannten Pyramidenschema. Das hängt auch von der Akzeptanz ab. So ein Schneeballsystem. Ich entdecke da noch. Ist die Einheit dann Nein, wieder ich finde Radwert oder Schneeballsysteme wie? super. Überhaupt Schneeballschlachten. Und wir können auch Schneemänner bauen, jetzt bald auf der AV Pampa. Genau. Aber wirklich, selbst der Euro ist nur dadurch etwas wert, weil die Menschen glauben, weil die Menschen sicher sind, dass sie nochmal ihn umtauschen können in Waren. Wenn sie das nicht mehr glauben würden, würde der Euro sofort zusammenbrechen. Wer glaubt Redest du das jetzt von einem noch? anderen Euro als ich, oder? Nein, das ist grundsätzlich. Währungen haben keinen Gegenwert. Die Gegenwert einer Währung besteht darin, dass die Menschen sicher sind, dass sie etwas bekommen, wenn sie das Geld umtauschen wollen. Gab es nicht bei einer von den kleineren Centmünzen mal den Bug, dass die mehr wert war an Rohmaterial als drauf stand? Jetzt habe ich eine gute Idee. Ich muss als erstes mal mein Hintergrundbild ändern. Ich muss das Bild machen, wegmachen, wo mein Kopf neben dieser Atombombe ist. Und stattdessen mache ich da das Poster hin von Musik braucht keine GEMA. Dazu muss ich jetzt nur kurz kleinrechnen. Wo ist mein GIMP? Was ist das denn? Musik Das ist braucht diese keine GEMA. fantastische Mega-PR-Aktion, die wir nächstes Wochenende fahren. Dabei, Ja, dabei spammt er doch die ganze Zeit die Timeline voll. Kaimi ist ja bei Identica und Identica ist auch toll. Um nicht zu sagen, Identica ist super. Aber deswegen weiß Kaimi das halt nicht. Das Coole an Statusnet, also ne, Identica zum Beispiel, ist ja, irgendwie finden da die ganzen Shitstorms nicht statt. Die ganzen Leute, die gerne mit Scheiße werfen, die bleiben lieber bei Twitter, weil da... Siehst du, und da hast du mir direkt auch mal wieder ein Ziel vorgegeben. Ich meine, nachdem ich heute quasi schon alles erreicht habe, nicht zuletzt meine geliebte PR-Kampagne voll nach vorne pushen, ist mein nächstes Ziel, einen Shitstorm auf Identica einfachen, in dem Kaimi mittendrin steht. Also ich kann allen Leuten... Also ich kann allen Leuten ja immer nur empfehlen, wenn irgendein Shitstorm ist, dann stellt euch die Leute einfach vor, wie sie im Zoo sind, im Affenkäfig und mit ihrer eigenen Scheiße schmeißen, dann ist das gleich alles viel lustiger. Was wollte ich jetzt? Gimp, genau. Ah, da ist er. Ich habe hier gerade der Stefan 51278 hat gerade was sehr Schönes retweetet. Ein Sicherheitshinweis von BMW. Darf ich den mal kurz vorlesen? Weibliche Fahrer und Mitfahrer werden angehalten, einen ausreichend stabilisierenden Büstenhalter aufgrund der sportlichen Fahrwerksabstimmung zu tragen. Falls kein passender Büstenhalter zur Hand ist, findet sich im Bordwerkzeug ein Spanngurt. Ihr BMW-Service. Da steht da bestimmt nicht wirklich drin, oder? Oder ist das so ein Account wie der von der einen komischen Atomlobby-Vereinigung, also angeblich? Also das ist ein Foto und da ist das Logo vom BMW drauf, also muss das doch echt sein, oder? Force-Net. Ich glaube, in 5 Minuten gibt es einen neuen CH Nissen auf Twitter, der komische Dinge erzählt. Aber da steht CH Nissen dran, also muss ja das ja sein. Ah, ich habe heute noch was Lustiges gefunden. So, kennt ihr alle den Füllboot, der jetzt nicht mehr Füllboot heißt? Ich dachte, der heißt Padelun. Der Herr Padelun. Ja, der ist da auch irgendwie so. Wer? Der Mensch beim Füllboot. Ja, auf jeden Fall, da habe ich dann heute auf der Webseite eine schöne Perle gefunden. Also man muss dazu wissen, der Füllboot, der erstellt so nicht amtliche Lichtbildausweise her. Da kann man sich dann so mit seinem Foto und mit irgendwelchen Daten, die man sich ausdenkt, sich einen Lichtbildausweis herstellen lassen. Halt, wie gesagt, kein amtlicher und das darf man auch machen, ist völlig legal. Und dann ist so ein niederländischer Reporter hingegangen, hat sich so ein Ding machen lassen und hat geguckt, wo komme ich denn damit überall rein? Zum Beispiel in Ministerien und in deren Variante des BKA und zu deren Inlandsverfassungsschutz und in den Königspalast überall reingekommen. Naja, da kommt man auch mit einer Zigarettenschachtel hin, wenn man sie schnell genug hinhält und wieder wegzieht. Oh, das ist schön. Slim Amu hat gerade getwittert. Sekunde, ich retweete ihn mal. Klär uns doch erst auf. Militante Katholiken für gegen... Ich meine, Französisch ist nicht so gut. Gegen gleichgeschlechtliche Ehe sind wie militante Islamisten oder so ähnlich. Mit Video. Also ich finde es schon krass, also für die, die es nicht mitbekommen haben, also in Frankreich gehen so ein paar Leute auf die Straße gegen gleichgeschlechtliche Ehen. Ja, in Lille. So, 20.000 oder so, ne? Das finde ich schon hart. Und da stellt sich jetzt so eine interessante Frage. Jetzt wäre ich schon wieder ernst, egal. Hier zum Beschlagter und so, da haben wir ja immer gesagt, so nach dem Motto, ja, hier Leute, eure eigene Bevölkerung findet das alles scheiße und ihr drückt das einfach durch. Das ist ja jetzt eine ähnliche Situation, nicht ganz, aber da gehen ja jetzt auch Leute auf die Straße und sagen, wir sind gegen eine Homo-Ehe, was machen wir denn dann? Das ist doch eine super alte Nummer, das ist doch hier schon längst passiert. Und zwar nicht mit der Homo-Ehe, sondern der Erste, der das gemacht hat bei den Konservativen, war doch Roland Koch. Er hat doch damals auch diese Volksabstimmung gemacht gegen Ausländer. Genau, wo kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben? Denn im Grunde kannst du dagegen ja nur die gleichen Argumente bringen, die wir auch gehört haben. Also die erste Reaktion von mir war ja so, die haben ja alleine eine Waffe. Aber ja, gut. Ist jetzt nicht unbedingt ein valides Argument. Und ich sehe schon, es ist viel zu spät. Ja, und ich sehe gerade, seitdem ich angefangen habe, Pro-Israel-Tweets rauszuhauen, was das Zeug hält, kriege ich neue Follower. Das ist schön. Also wenn du wirklich neue Follower raushaben willst, musst du jede Menge deutsche Ortsnamen einfach mal raushauen, wahllos und jeweils als Hashtag. Ja, ich weiß, aber ich will ja nur Qualitätsfollower. Ach so, nee, mir ist es egal. Ich brauche Hauptsache reine Zahlen. Nee. Die Qualität der Follower macht's aus, weil die Reichweite ist bei Spam-Followern sehr gering, die retweeten dich nicht. Ja. Ich kann sagen, ich habe gehört, für wenig Geld bekommst du neue Follower. Und bei CDU-Followern ist es auch nicht so gut. Ja. Die Reichweite dann. Wobei ich mich auch frage, wieso man Follower kauft. Damit man welche hat? Das sieht doch nicht aus. Stell dir vor, du bist irgendwer oder bist eben niemand und auf einmal denken sie, du hast nur 175 Follower. Ich meine, das macht einfach nichts her. Da muss man Leute versuchen zu überzeugen. Man muss ja, aber das ist ja langweilig für einen Account. Nein, du musst einfach nur, also ich habe festgestellt, effektiver ist es, wenn man irgendwelche Leute unter irgendeinem beliebten Hashtag einfach anpimmelt. Dann kommen die Follower auf genau. Alleine. Also ja. Wenn du bekannte Piraten mit vielen Followern anmachst, dann kriegst du auch viele Follower. Aber ich glaube, das bringt nur wirklich etwas, wenn die auch wie antworten. Damit die Leute die Haltung sehen. Das ist halt interessanter, glaube ich. Nee, denn dir folgen die Leute ja nicht, aber dem, den du anmachst, folgen sie. Und wenn der dir antwortet, taucht dein Nick drin auf. Genau, und wenn die dann anfangen, den zu verteidigen, dann werden die sofort geblockt. Blocken hält die Timeline sauber. Ich weiß gar nicht, was die alle gegen einen anständigen, begründeten Rant haben. Nichts Wirksames. Also einen begründeten Rant finde ich nicht gut. Aber Radbert hat ja auch so wenig Follower. Für mein Verhältnis ist das super viel. Ich habe in den letzten irgendwie, was weiß ich, 4 Wochen bestimmt 100 zugelegt. Und 150 verloren, die dich geblockt haben, oder? Nein, soweit ich das überschaue, sind es bloß irgendwie 8 oder so. Ich hatte noch nie mehr. Ich habe auch noch nie mehr ernsthaft Mühe gegeben, neue zu gewinnen. Ich mach das auch nicht. Die kommen einfach von ganz alleine. Ach ja, hier, Foto ändern. Ich habe noch was Schönes. Das ging über die NRW-Liste. Ich nenne nur den Betreff. Vielleicht sagt es dem einen ja schon was. Eilmeldung, 3 Ausrufezeichen. Verbot von besseres Hanopfer. Die Tippfehler erkenne ich ja jetzt erst. Aufgehoben, 3 Ausrufezeichen. Wer möchte dazu was sagen? Verbot für was aufgehoben? Besseres Hanopfer. Hannover. Soll ich auch sagen, von wem es kam? Brauchst du nicht. Der Benutzer im Wiki ist Pirat. Das ist doch Carsten Schulz. Ach, jetzt hast du den bösen Namen. Oh, gesagt. Sorry. Soll ich jetzt nicht. Design, das war's. Hintergrund ändern. Ach, wir haben heute übrigens, also bevor wir hier Schluss machen, was glaube ich in Kürze passieren wird, wir haben heute noch keinen Aufruf gestartet. Was könnten wir denn heute mal, wozu könnten wir heute aufrufen? Zum Aufbau illegaler Popcorn-Stände vorm Ruhrkongress am Samstag. Das ist gut, das ist wirklich gut. Also wer eine Popcorn-Maschine hat oder bekommen kann, ich glaube, wir kriegen euch auch eine Kabeltrommel nach draußen geschmuggelt. Wir brauchen Popcorn, damit die AG Friedenspolitik ihr Positionspapier ordentlich vorstellen kann. Eigentlich würde ich gerne, ich habe mir das durchgeguckt, die Vorschläge zur TO, und ich persönlich bin bald der Meinung, dass man vielleicht die Anträge aus dem Liquid mit sehr hoher Zustimmung als erste behandeln sollte. Diskriminierung gegenüber den Leuten, die keinen Zugang haben und deswegen ihre Anträge nicht reinstellen? Pech gehabt. Tja, außerdem, also A, gibt es mittlerweile nur noch wenig Gründe, warum man keinen Zugang hat. Das kann natürlich trotzdem noch passieren, und B ist aber halt, also ich weiß nicht, wenn ich keinen Zugang habe, dann frage ich irgendjemanden, der einen hat. Ja. Und KI. Ich zum Beispiel, ich mache das immer gerne, hat bis jetzt nur noch leider niemand in Anspruch wollen. Ich stelle gerne Sachen Was der KI sagt, also der Mensch 2.0 hat das auch ganz, ganz häufig getwittert. Wenn ihr keinen Zugang habt, schickt mir eure Anträge, ich bin euer Proxy und einige andere auch. Also das... Ich habe das bis jetzt... kann ich ja noch eine Anekdote erzählen. Ich habe es bis jetzt nur einmal anders erlebt, also wo ich es angeboten habe, es wurde nicht angenommen, das verstehe ich dann auch wieder nicht. Da hatten wir nämlich eine Initiative im NRW-Liquid, die eindeutig Bundessache war, und ich schreibe ihn an, also E-Mail-Adresse stand drin, hör mal, hier, Bundessache, soll ich das nicht für dich da ins Bundesliquid stellen, weil er hatte wohl keinen Account. Und dann kam er dann zurück, ja, nee, dann steht ja gar nicht mein Benutzer da dran, dann will ich das nicht. Und ja gut, dann hat man halt keinen Antrag auf den Bundesparteitag, ne? Pech. Ich glaube, ich bin in einer Spelunke gelandet. Wann bist du denn hier aufgepoppt? Ich wurde hier gerade hinein befördert. Der Uwe. Zuhörerraum. Dann stell dich auch noch mal kurz vor. Dann bist du ja endlich. Vor Ende. Ahoi. Ja, dann habt ihr gerade ein tolles Thema angefangen, weil das wird entweder heute den Spelunkencast verlängern ins Unermessliche oder halt dann den Samstagmorgen auf dem Bundesparteitag schlucken. Das ist nämlich dann wirklich die Überlegung, wie soll diese TO aussehen und die vier Vorschläge. Also ich tendiere zu sowohl als auch. Also wir können das gerne hier noch eine Stunde machen. Ja, also die vier Vorschläge. Ich glaube, damit das unter 3-4 Stunden irgendwie gegessen ist, muss man die Vorschläge verschränken und abwechselnd immer das oberste von den verschiedenen Vorschlägen dran nehmen, nachdem die jetzt einmal da stehen. Denn die verschiedenen, ich nenne es jetzt mal Gruppen von Leuten, haben ihre Anträge in den ganz unterschiedlichen Vorschlägen dann eher weiter vorne wiedergefunden und dadurch wird es, glaube ich, ganz schwer, sich da zu einigen. Was ich sehr schön finde, ist, ich habe mir den Spaß gemacht, mal zu schauen, wie die Anträge über die vier Vorschläge verteilt sind. Auch wenn, ich habe einfach eine Liste gemacht, jeweils die Top 20 aus allen Vorschlägen genommen und das dann halt aufkumuliert und das ist sehr lustig, weil es nämlich der PA006 ist in allen vier Vorschlägen oben mit drin, dann der 001, dann der 002, dann der 003, dann der 004, dann der 008 und dann der 009. Also alle 00er-Anträge sind weit vorne. Ich habe übrigens dann nochmal eine kleine Anmerkung, ne? Wenn wir darüber, Radbett, mach mal Push-to-Talk an, reden, wie lange das dauern wird, ne? Also es gibt ja einen neuen Vorschlag für eine Geschäftsordnung, falls du nicht bis zu allen durchgedrungen ist. Ich habe mir den noch nicht in Gänze durchgelesen, aber einer der Unterschiede ist, dass es einen GO-Antrag gibt auf Festhalten, Schluss der Debatte und sofortige Abstimmung. Ich rieche eine Anwendungsmöglichkeit dafür. Ja, das ist doch unbedingt nötig, dass wir sowas haben. Also im Hinblick auf so eine Endlosdiskussion über die TO sollte man vielleicht eine Geschäftsordnung nehmen, die das zulässt. Das ist aber auch eine Sache, du kannst dich jetzt hier dumm und dämlich drüber diskutieren, wenn du dann da bei in Bochum dann 1000 Leute hast, von denen sich die wenigsten damit vorher befasst haben. Die werden einfach das abstimmen, was denen am besten verkauft wird. Tja, habe ich schon erwähnt, dass wir einen Arschloch als Versammlungsleiter brauchen. Ich wüsste da jemanden. Doch, hatten wir schon, ja. Ach genau, der Dosos hat sich ja schon freiwillig gemeldet. Versammlungsleitung für den Bundesparteitag. Aber nur, wenn ich 2, 3 zusätzliche GOs zulässig werden. GO-Antrag auf Kopfscheren, GO-Antrag dreimal um die Halle rennen. Und so Teeren und Federn will ich auch haben. Ja, wir können ja Ordnungsmaßnahmen definieren, ne? Die der Versammlungsleiter verlegen kann. Ordnungsmaßnahme über die Planke. Ja, gab es nicht mal Kiel holen für unliebige Pressereferenten? Es gab da neue Münz, wo war das? Irgendwo ein GO-Antrag auf Zwangsmitgliedschaft. War da auch Stückversammlung, oder? In Münster, oder? Ach, das war doch der von der grünen Jugend, der dann sich ans Mikro gestellt hat, wo dann irgendjemand das gesagt hat. Ja, das sollten wir aufnehmen. Hey, ich habe schon 5 Retweets. Für den Tweet, dass ich möchte, dass die Berliner sich jetzt alle vor DS Lawfox stellen, so wie sie sich letzte Woche vor Ria gestellt haben, weil er sich doch nicht verbiegt und echt noch Mensch geblieben ist und so. Ach, ihr habt die tagesaktuellen Gates also schon... Nö, nicht eingeht. Wir haben sie nur ins Konstruktive und Positive gewendet. Ich weiß nicht, Uwe, ob du es mitbekommen hast, aber ich bin jetzt auf dem Endorphin-Trip. Ich finde jetzt alles gut und ich finde das Gute in allem. Eine reine Wellensache. Aber es gibt 6 Retweets. Ja, weil Sebastian Geiler Dicke, kommt. Ey, Ides Schorch. Also 6 Leute insgesamt mit mir. Und ich habe ihn dann auch nochmal an Mary Sheep geschickt. Ich glaube, ich sollte ihn jetzt auch nochmal einen kleinen Rund schicken. Ich finde den nicht. Ich finde den nicht. Findest du den nicht? Warte, ich schick ihn. Vor einer Stunde. Ja, der haut doch hier einen Tweet nach dem anderen raus, dieser Spammer. Ja, ich Sau. Warte mal eben. Das ist bestimmt auch ein Bot. Es gibt mich gar nicht. Ich bin wirklich kein Bot. Hat doch erst. Oder hat doch nicht mal 3000. Ich habe übrigens dein Hintergrundbild gesichert. Das habe ich nicht gelöscht. Ich habe nur ein anderes eingesetzt. Aber ich habe das noch. Ja, aber ich habe mir das gesichert. Ja, man kann das immer für Notfälle. Das ist übrigens eine. Kommt das in deine Tweetlisten? Was? Meine Tweetlisten? Retreat. Ja, haben wir denn noch was? Wir müssen doch bestimmt noch irgendwas zum Bundesparteitag diskutieren. Ah, eine Kleinigkeit hätte ich noch. Habt ihr die genial gekaperte NTV-Umfrage mitgekriegt? Wie ist die ausgegangen? immer noch 60%. Also, das erstmal wisst ihr alle, worum es geht. Ich habe 16 Retweets bekommen dafür, ja? Mein größter Erfolg. Ja, worum geht's denn? Ja, erklär mal. Auf der NTV, auf ntv.de gibt es eine Umfrage, ist die Piratenpartei am Ende? Und daraufhin haben wir dann unser gesamtes Social Media irgendwas Reichweitengewicht als Partei in die Waagschale geworfen und haben diese Umfrage geändert, sodass du dann nach 2 Tagen bei 80% ja, die Piratenpartei ist am Ende stand. Also ich kann dazu nur sagen, erstmal ist das eine ganz komische Partei, weil die Piraten-Partei heißt, die kenne ich gar nicht. Und ansonsten, Wayne? Ich fand's halt nur drollig, wie sich dann Mühe gegeben wurde, wegen dieser doofen Umfrage. Ja, also wenn man sich jetzt schon von NTV durchs Dorf treiben lässt, also ist jetzt schon ziemlich tief gesunken. Aber da scheint es einige fleißige Leute zu geben, weil die ist jetzt von 80%, wir sind am Ende, auf 60%, wir sind am Ende. Ich muss mal dringend für wir sind am Ende abstimmen. Ich habe gesagt, wir sind nicht am Ende. Wir stehen erst am Anfang unserer Blüte. Und in 30 Jahren sind wir, stellen wir den Bundeskanzler. Oder die Bundeskanzlerin. Oder das transsexuelle Bundeseichhörnchen. Bundeseichhörnchen, yeah! Genau. Und was mit den Plakaten morgen früh um 11? Ja, das hatten wir auch schon. Also da haben wir auch schon festgestellt, dass es da hauptsächlich darum gehen wird, was den NRW-Landtagsabgeordneten... Aber die sind bestimmt super, die Plakate. Die sind zwar nicht so super wie das Musik braucht keine GEMA-Plakat, denn das ist unschlagbar super. Ich habe das übrigens jetzt als Twitter-Hintergrundbild. Mein Account ist Cancun771 bei Twitter. Aber die sind bestimmt auch alle super morgen. Ich mache das schon den ganzen Abend, Uwe. Die sind alle wahnsinnig genervt. Landtag. Ach ja. Die Karawane der Gates, die wird auch wieder weiterziehen in andere Landesverbände. Oh, apropos Gates und Skandal und so. Am Freitag ist ja auch erstmal Bufo-Talk. Wer geht denn da hin? Auf alle Fälle. Ich werde da extra sein. Deswegen, da habe ich doch meinen Hotelaufenthalt verlängert. Und der hätte mir fast kein Zimmer geben können, aber er hat dann extra für mich auf einem anderen Kontingent welche freigeräumt. Nein, ich hätte ja noch ein Zimmer gehabt wahrscheinlich. Ich habe sowieso das von Tobi übernommen. Tobi hatte dann noch ein irgendwie Doppelzimmer gekriegt oder was, und der hat mir dann seine alte Buchung überlassen. Aber ich musste den Hotelmann einfach überreden, dass er noch mehr eins rausholt. Ja, also ich bin ja wie immer so bescheuert und fahre hin und her, weil ich sonst Ärger kriege, dass ich nie da bin. Ich weiß noch nicht, ob ich Freitagabend so lange da bleibe. Ja, sonst muss man da irgendwie nochmal mit den Hotelzimmern gucken und nochmal so ein bisschen aufteilen. Dann doch die ganze Nacht da bleiben. Denn ja, ich glaube, an dem Freitag kommen mehr Leute als am Wochenende dann, ne? So sieht's aus. Sind, glaube ich, schon über 100. Ja, Leute, und ich stehe zum Beispiel auch nicht drauf. Also ich glaube, da werden noch eine Menge Leute aufpoppen plötzlich. Ich melde mich prinzipiell nicht bei sowas an. Ich bin Pirat, ich komme einfach, wenn es eine Veranstaltung gibt. Es ist quasi so wie eine Facebook-Party. Das muss man positiv sehen. Eine Piraten-Wiki-Party. aber es gibt ja ein Facebook-Event von Piraten Bochum bei Facebook. Ich habe kein Facebook, noch nie gehabt. Nur zu Facebook, nur zu Bochum. Ja, vielleicht in der Party. Dafür taugt es echt super. Ja, ich habe gesehen, es gibt Wintermate, ja. Und wer in der Nähe wohnt von Nürnberg in Münchsteinach, der kriegt die im Moment dort den ganzen Kasten für 8,99 Euro. Immer wenn ein Pirat sagt, aber der Wähler stirbt ein ganz süßes jetzt Pony. Ich habe jetzt im Kaufland in Bochum Mate Cola gesehen. Hat mir auch sehr erstaunt. Ja, die gibt's auch, das ist richtig. Die war direkt neben der Fritz Cola, aber dafür haben sie leider nicht die mit Kaffeegeschmack. Ich habe übrigens gesehen, in Bochum gibt es wohl Mate in der Innenstadt zu kaufen, wenn man beim BPT nichts bekommt. Für die Leute, die dann Entzugserscheinungen haben. So wie du seit Wochen, ja? Ich hab's ja erst vor einer Woche probiert. Es schmeckt aber sehr gut. Ich finde, das schmeckt nicht. Ich trinke das nur, um Abwechslung mit Kaffee ab und zu mal zu haben. Das war Randberts. Richtig. Seid ihr auch dafür, dass wir am Wochenende den Bundesvorstand absetzen sollten? Nein. Um hier mal wieder ein bisschen Skandälchen-Charakter reinzubringen. Also absetzen, das hört sich so eher nach dem Bierkrug an. Nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Dafür müssten wir die Satzung ändern, damit die überhaupt sowas zulässt. Und bei allem Verständnis darüber, dass man das tun möchte, warne ich davor, so einen Passus in die in die Satzung zu schreiben. Das wird nämlich dazu führen, dass du im Prinzip bei jedem Bundesparteitag den Versuch haben wirst, den Bundesvorstand abzusetzen, weil man es kann. Ja, aber dann wäre doch die Alternative, wir machen es einfach so, also, wir schreiben da rein, wir haben gar keinen Bundesvorstand mehr. Und jeder macht einfach direkt, was er will. Ich meine, dann hätte das den Vorteil, dass die Medien sich wenigstens nicht auf ein paar Hanseln konzentrieren. Dann müssen die Medien sich wenigstens anstrengen und sich mal überlegen, wen sie da in den Vordergrund spielen. GO-Antrag auf Auflösung des Bundesverbandes. Oh ja. Ich bin mal weg. Gute Nacht. Er kümmert dich um deine Vögel. Also ich finde ja, ne, wer sich einen Bundesvorstand wählt, der muss ja dann auch ein Jahr ertragen. Ich war bei der Wahl dieses Bundesvorstands. Hast Pech gehabt. Selbst schuld. Lernen. So, dann muss ich mich jetzt bei dir persönlich beschweren. Da wären nämlich irgendwie 15 Leute mehr gekommen und hätten anders, also so abgestimmt, wie sie es für richtig halten, dann hätten wir eine Beisitzung. Lernen durch Schmerz. Lernen durch Schmerz. Das Problem ist, dass da auf jedem Bundesparteitag andere Leute sind. Die harte Kerngruppe der Leute, die man seit Jahren da trifft, und wechselnde Leute, die möglicherweise bis dahin Kommunalpolitik in Pusemuckel gemacht haben, mit niemandem vernetzt sind, außer mit ihrem Kreis, und dann die Kenntnisse über die Parteiführung nur aus der Zeitung haben und dann da mitstimmen, weil sie es können. Und ich dachte, solche Leute bewerben sich bei uns für die Landesliste. Ja, das auch. Aber die Sache ist, der Lern durch Schmerz. Kümmert euch drum, die Kandidaten kennenzulernen und ihre Position. Also an dem Tag habe ich an einem Infostand gestanden und Wahlkampf gemacht. Jetzt kommen wieder die faulen Ausreden. Ja. Also, aber du hast schon recht mit dass das Publikum ist jedes Mal ein anderes. Das ist ja bei den Aufstellungsversammlungen auch regelmäßig so. Ich bin sehr gespannt auf das Programm Roulette nächstes Wochenende. Zum Thema Roulette hat doch der Maschinenstürmer gerade einen sauguten Tweet abgelassen. Wie war das? Ich suche ihn gerade. Zuerst gewinnst du, dann lachst du, dann ignorierst du sie und dann gibt's Hausverbot im Casino. Ja. Nacht. An den die irgendwie gehend hat. Ich möchte Sicherheitsschlafen gehen. Ja, ich werde auch nicht mal. Ich muss die zweite Hälfte vom letzten CSI noch gucken. Ja, das Problem ist, ich muss da so noch was für die Uni machen. Nein, aber ich finde das schon, was gerade gesagt wurde, richtig. Also, keiner von den Leuten im Bufo, die jetzt irgendwie negativ aufgefallen sind, sind mit Sachen negativ aufgefallen, die man nicht vorher schon hätte ahnen können. Und die sind jetzt gewählt und da muss man jetzt halt ein Jahr mit klarkommen. Was für ein Wichser, halt ey. Der Typ, der mich gerade angetwittert hat, welche Extremisten denn? Die Hamas? Direkt die Charta der Hamas mal zugeschickt. Fasche Pappnase. Arten. Also, ich habe ja auch einige Sympathien für Palästinenser, aber das ist ja nun wirklich Schwachsinn. Das macht nichts, Kaimi. Und manche Sachen muss man auch mal vergessen. Das ist gut und positiv. Das belastet dich dann auch nicht. Ich finde das voll toll, denn also nehmen wir gesetzt den Fall, es drückt jetzt irgendjemand, wie auch immer, irgendeine Form von Misstrauensvotum durch. Was passiert dann? Wir kriegen irgendwie, keine Ahnung, Anfang des Jahres einen außerordentlichen Parteitag und wählen den Vorstand neu. Das macht voll Sinn. Ist ja nicht so, als würden wir den im zweiten Quartal nicht eh neu wählen. Das geht so dann wie eine TÜV-Plakette, ne? Dann müssen wir das im zweiten Quartal dann eben nicht machen. Ja, aber das bringt dann... Ja, das bringt den Riesengewinn, dass die Vorstandswahl deutlich vor der Bundestagswahl ist. Und je näher die an der Bundestagswahl ist, desto schlechter für uns, glaube ich. Je näher ist der Zeitraum, wo wir uns gegenseitig zerfetzen, vernichten, schlachten, und desto kürzer ist die Zeit, die wir irgendwelche Gates haben, die neuen. Also ich finde ja, wir sollten was ganz anderes beschließen, nämlich, dass wir den 2013 1er Bundesparteitag zum Programmparteitag machen und erst 2013 2 neue Vorschläge. Ja, diesen Plan haben ganz viele. Und ich sag dir mal so, hätten wir zum Beispiel 2010 gesagt, wir verschieben jetzt den Wahlparteitag auf Herbst, Winter, weil wir 2013 in Wahlkampf kommen und wir das jetzt verschieben müssen, finde ich es okay. Es jetzt zu machen hat ein ganz, ganz starkes Geschmäckle, zumal der Ort der Neuwahl des Vorstandes nach der herkömmlichen Wahlmodus, also Frühling, Sommer, auf Bayern fallen würde. Und das wird sicherlich dem einen oder anderen Bufo nicht gefallen. Also ich habe jetzt keinen Grund gesehen, das nicht so zu machen. Ja, das ist recht zu tun. Also zwei, um genau zu sein, nämlich einmal Bayern und einmal, dass man den ganzen Rücktritt jetzt sofort Sabbergeifer-Leuten schön einen reindrücken kann. Das Problem ist, dass wir möglicherweise eine GO-Schlacht bekommen, wie in Bingen. Ja, die kriegen wir doch eh. Oder einen dreitägigen Parteitag. Den kriegen wir garantiert nicht. Also hier nicht, nee, aber in Neumarkt vielleicht. Ich fürchte, das hat genauso viele Nachteile wie Vorteile, wenn nicht mehr. Haben wir noch was Erfreuliches, worüber wir reden können? Doch, bestimmt. Also, es ist super kalt jetzt draußen und das ist genau das Richtige für die Jahreszeit. Und bald gibt es bestimmt den ersten Schnee und dann wird es so richtig adventlich und das finde ich super. Also ich finde das nicht super. Ich hatte mir vorgenommen abzunehmen und das ist schlecht bei dem Wetter. Es gab schon Frost in meiner Tagen vorgestern. Ja, da gibt es auch Schneelawinen im Januar, habe ich mir sagen lassen. Ich habe gehört, im Januar läuft der Yeti rum. Der Dossos hatte noch was Positives. Ja, habe ich schon vergessen. Ottler hat schon auf Monika Pieper geantwortet auf der ÖA-Liste. Einer muss ja schuld sein. Ich dachte, was Positives. Oh, cool. Ja, natürlich. Es ist sofort alles besser, wenn jemand Verantwortung übernimmt. Seht ihr das nicht auch so? Ja. Genau. Deswegen übernehme ich die Verantwortung für den Weltuntergang. Das mit der brennenden Erdkugel? Last chance to see. Ach so. Nein, für den Weltuntergang. Ich habe keine Ahnung von. Bei Grafikgestaltung bin ich nicht gut, aber für den Weltuntergang übernehme ich. Das muss man gleich mal twittern. Nein, die Sache ist auch die, unsere Welt könnte ja tatsächlich untergehen, ne? Während zum Beispiel der Jupiter, der hat so eine geringe Dichte, der schwimmt sogar in Milch. Also wenn es da so ein großes Milchfass gäbe, dann würde der da drin schwimmen. Ich dachte, das wäre der Mars. Nee, das ist ja auch ein Felsplanet, der ist auch dichter. Aber diese ganzen Gasriesen, die haben eine geringere Dichte als Wasser. Ich dachte, Mars wäre ein Schokoplanet mit Karamellkern. Ach, jetzt müsst ihr aber mal beim Thema bleiben, Leute. Ja, es ist. Und nicht vom Essen reden. Ich habe noch kein Abendessen gehabt. Oh. Ich glaube, ich muss gleich noch eine Portion Pommes machen. Der Killerdicke hat ja einen Qualitätstweet rausgehauen. Was? Oh, schnell wieder auf Twitter umschalten. Ja. Kann er direkt bei Spiegel Online anfangen. Da sehe ich durchaus Möglichkeiten für eine Kandidatur, wenn man sich schon so hinstellt. Ich begrüße das. Hier kommen jetzt nicht noch mehr Kandidaten generieren. Bewerber meine ich. Ach, du meinst die Verantwortung für die Welt. Ja. Ich schätze es, wenn Leute Charakter zeigen und sich nicht ängstlich verstecken. Aber einer muss die Verantwortung übernehmen, um die Situation zu klären, nicht wahr? Also von dir hätte ich so eine Aussage jetzt nicht erwartet. Ich habe ja auch nur eine Mail vorgelesen. Ach. Wir nennen keine Namen. AGÖ Alliste, 10.58 PM. Ja gut, dann würde ich sagen, ich übernehme mal die Verantwortung dafür, dass wir jetzt hier Schluss machen und uns auf dem letzten Bundesparteitag vor dem Weltuntergang wieder treffen. Yes, we can! Ja. Gibt es eigentlich ein Weltuntergangs-Mumble? Irgendwie so einen Termin, wo wir uns treffen und in Weltuntergang feiern oder so? Ich habe übrigens einen Vorschlag, wir sollten uns irgendwie samstagsabends oder so treffen oder von mir aus auch sonntagsabends im Mumble und ein Bongs-Spezial-Spelunkencast machen. Oh, das wird aber da vor Ort schwer klappen. Ich habe ja zahlreiche, also wie auch andere Piraten, schätze ich mal, zahlreiche Hinterzimmer-Treffen, zum Beispiel bei der AG Single Malt und dergleichen mehr. Da kann ich nicht. Könnte man ja kombinieren. Und ich habe auch Gerücht gehört, dass es wohl im Brinkhoffs noch ein Treffen gibt, Samstagabend. Gerüchteweise. Ich habe da allerdings noch nicht, wie gesagt, nur als Gerücht gehört, aus meinem KV bislang. Aber Weltuntergang ist doch erst im Dezember. Ja. Wir könnten ja schon mal üben. Ja, wir fallen vor. Ich habe mich ja bei Facebook angemeldet für den Weltuntergang und für die Aftershow-Party zum Weltuntergang. Habt ihr eigentlich die Mail zu der Ausschreibung für Gebietsbeauftragte gesehen? Ich habe das schon mal angesprochen. Ah, okay. Und ich glaube, da bewerben sich nur, weiß ich gar nicht, ob sich Leute, die nicht sadistisch, ich meine masochistisch veranlagt sind, da bewerben sich sicher, ja. Ich würde es ja glatt machen, ich bin ja nicht im Regierungsbezirk Köln. Ich glaube, ich überlege, ob ich das selber machen soll oder ob ich einen sehr aktiven Piraten überzeugen soll, das zu tun. Wer ist eigentlich dieser Volker Beck? Und warum wird der retweetet von Leuten, denen ich jetzt ab sofort nicht mehr folge? Der hat mich letztens nicht gegrüßt, das fand ich nicht nett von ihm. Was? Wer bist du denn? Ich glaube, da wollte jemand eben die Aufnahme stoppen. Genau. Jetzt wird's aber wieder spannend, er erzählt uns mehr von dem. Ach nö. Ach, schau dir einfach seine letzten drei Postings an und ja. Aber von einem Nachnamensvetter von ihm, nämlich vom Kurt, haben wir gelernt, wie das mit dem Verantwortung übernehmen funktioniert. Man stellt sich hin und sagt, ich übernehme die volle politische Verantwortung. Ja, und dann hat man die Verantwortung übernommen. Ja, ich dachte, da muss man zurücktreten, oder nicht? Ja, nee, man hat dann doch schon die Verantwortung übernommen. Ja. Eben zurücktreten. Ach so, okay. Musst du nur, ich übernehme ab sofort die volle Verantwortung. Sollen wir schon mal einen Schuldigen bestimmen für alles das, was die nächsten 2 Wochen passiert? Das ist was im Liquid tun oder mit einem Lime-Survey. Ich erschlage Kaimi vor. Na, Kaimi ist verheiratet. Der hat Kinder. Du erschlägst mich vor. Oh. Ja, ich bin verheiratet, ich bin sowieso immer schuld. Das ist noch richtig. Ein Follower und dann habe ich 1111. Ach, mich frisst der Neid. Und das mitten im Karneval. Herzlichen Glückwunsch, noch 2 Follower und ich habe 111. Das Blöde ist, sowas darfst du nicht twittern. Dann hauen nämlich direkt mal 5 Leute ab. Auch nicht. Oder ja, podcasten. Ich hab, über die bösen Plakate da in Niedersachsen, die sind ja wirklich schlimm. Nee, ein bisschen so kann man Plakat das nicht sagen. Bisschen Plakatgeld getwittert, sind die Leute auch abgesprungen alle. Ich folge da mal dem Foti für. Haha, danke. Such dir aber noch jemanden, damit es 1112 sind. Aber das wird sich ja klären morgen um 11 Uhr. Es gibt im Wiki eine Kategorie Plakat aus Niedersachsen. Finde ich die da alle? Nein, die werden morgen vorgestellt. Was ist denn Fotobombing? Das schließt sich ja jetzt nicht aus. Fotobombing. Du meinst Fotibombing. Ich wollte das mal wissen. So, wenn jetzt nicht innerhalb der nächsten 10 Sekunden noch jemand. Ah, jetzt habe ich verstanden, was Fotobombing ist. Ja, es war schwierig rauszufinden, aber man konnte es aus dem Bild entnehmen, sobald man sich auf das gesamte Bild konzentriert und nicht nur auf die Geschlechtsmerkmale. Pass auf, ich bringe den Bildlink. Sollen wir uns dann alle verabschieden, bevor wir Schluss machen, oder? Wir haben doch jetzt noch ein Thema. Kommt doch jetzt der Bildlink. Ah, okay. Natürlich auch selbstverständlich. Aber das kennen wir doch. Das ist ja im Prinzip, das haben wir früher im Dicke Engel immer gespielt, zu vorgerückter Stunde, um auch mal die Gemüter abzukühlen. Das hieß dann Titten des Tages. Das gibt's immer noch. Ja, aber da taugen diese Titten hier Block. Nicht ja, ja. Dazu. Das sind recht amateurhaft. Aber es geht ja jetzt irgendwie einfach nur um eine genaue Analyse des Bildes und nicht um das Oberflächliche. Ja, und das Fotobombing, ich wollte ja wissen, was Fotobombing ist, weil das wurde von einem Mitpiraten unter Fotobombing transportiert. Und das Fotobombing besteht darin, dass der Typ dahinter steht und sich da ins Bild gemogelt hat, obwohl er gar keine Titten zeigt. Und dafür eine ganz andere Message. Der Typ mit der roten Regenjacke im Hintergrund. Den ja, super, ich aber ne? Erst nach 5 Minuten bemerkt. Da, du bist halt... Wie lange hast du gebraucht? Du bist ja nur für das Oberflächliche zu haben. Aber ich stehe dazu und das ist super, weil ich mich nicht verbiege, siehst du? Und so sind wir alle Piraten. Ja, herrlich. Das war doch mein Schlusswort. Du kannst jetzt abschalten, Kaimi. Intro und Outro-Musik Scalifornia von Le Bonobo. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.